Morgen! Chris, kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Chris, bist du auch am Mikrofon? Ich bin auch am Mikrofon mit meiner abenteuerlichen Konstruktion hier. Dann musst du natürlich wieder was sprechen. Ich muss erstmal nachhören, ob man dich auch hören kann. Ach so. Ja. Man kann dich hören. Super, hast du das gemacht. Alles klar. Ja, ist die Qualität gut? Man muss jetzt. Ich muss kurz dazu sagen, dass ich gerade über mein iPhone sende. Ja, besser geht's nicht sozusagen. Besser geht's nicht, nein. Die Qualität ist ausreichend gut, würde ich mal so sagen. Aber es ist ja deine Sendung, leite doch mal ein. Vierecken 211 Spezial mit Tobi. Hallo Tobi. Ja, hallo Leute. Ah, das wird jetzt was, oder Ricky? Ich bin schon ganz heiß, würde ich fast schon sagen. Ich würde fast sagen, heiß wie Olivenöl, oder? Der Knüller in Manila. Also ich bin wirklich aufgeregt wie nur sonst was. Das Spiel ist wo? In welcher Stadt? In? Warsawa. Deutschland gegen Italien, Vierecken 211 Spezial, die erste Live-Kommentations-Arie von uns. Ja, wahrscheinlich auch die letzte. Also technisch würde ich sagen, ist es definitiv die letzte. Ja. Aber wir kriegen das bestimmt noch mal irgendwie hin, dass wir da einen Weg finden. Ricky, du bist ja ein Fußballexperte, ne? Absolut, du kannst mich alles fragen zum Thema Fußball. Ich kann dir zum Beispiel alle Europameister der letzten Jahre aufzählen. Und ja. Okay, dann zähl mal bitte alle Europameister der letzten 4 Jahre auf. Spanien? Ja! Also da kann man dir wirklich nichts vormachen, hast du recht. In der Hinsicht bin ich top vorbereitet. Wollen wir auch mal kurz auf den Fernseher gucken? Da stehen sie nämlich schon Spalier. Daniele De Rossi, Pirlo, der alte Kenner. Andrea Pirlo. Kleine Geschichte wurde mir heute noch erzählt von einem Arbeitskollegen. Andrea Pirlo, der ja beim großen AC Milan nicht mehr gewollt war, rausgeschmissen wurde. Nee, er ist vom einen Rentnerclub zum anderen zu Juventus Turin. Ja, ja, du, jetzt lässt du mich mal ausreden, wenn ich hier schon mal eine Information gehört habe von meinem italienischen Arbeitskollegen. Okay. Ist ja eine unfassbare Frechheit. Er wollte also gerne bei Mailand bleiben, die wollten ihn aber nicht mehr. Und dann ist er zu Juve gegangen und hat nochmal sozusagen seinen zweiten Frühling erlebt. Und da sehen wir ihn, Gianluca Buffon, wir haben es geklärt, muss man an der Stelle ja nochmal sagen. Denkt an die 18. Minute, liebe Hörer. Und er denkt gerade an den 600er SL, den er dann von weiß der Kuckuck wem zur Verfügung gestellt bekommt. Ja. So, ich trinke mal einen Schluck. Vom Café King, glaube ich, ne? Vom Café King. Ich muss mal ganz kurz noch meine Zuarbeiterin was fragen. Hallo, wo ist denn mein lustiges Gimmick? Okay. Ich habe was vorbereitet, liebe Hörer und lieber Chris. Ja. Wie lange? Sami Khedira, für mich absolut der Spieler des Turniers bei den Deutschen. Auch generell mein absoluter Lieblingsspieler. Ein unfassbarer Sympath, hat sich gegen Lassan Diarra bei Real Madrid und so durchgesetzt. Spielte an der Seite von Xabi Alonso und macht das großartig. Für mich ein unfassbarer Sympath und natürlich hat er auch Geschmack in der Frauenwahl. Er ist ein sehr ruhiger Typ. Er ist ein sehr besonderer Typ, ne? Ein sehr intelligenter Typ, glaube ich auch. Also für mich absolut mein Lieblingsspieler. Der Deutsche oder der EM? Du hast, glaube ich, jetzt der EM gemeint. Der deutschen Spieler aller deutschen Spieler. Die es jemals gab. So, jetzt geht's los, Chris. Sie kommen und da sehe ich ein Fortuna Düsseldorf-Plakat. Das muss man ja an der Stelle doch mal erwähnen. Düsseldorf ist Oberort. Ein Dark-Match, hätte ich fast gesagt. Ja, die müssen wie nennt man das denn? Ein Geister-Match machen. In der neuen Saison. Ja. Also doch ein Dark-Match. Ein Dark-Match, ja. Du hast ja gerade Juventus Turin angesprochen. Generell, Juventus Turin ist ja stark vertreten in der italienischen Mannschaft. Wir haben da Basali, wir haben da Cellini, die ganzen Italiener, Buffon, alles Turiner. Bertolli, Olivenöl, Ragazzi, Rossonieri, alle sind da. Margarine, alle sind sozusagen in der italienischen Mannschaft vereint. Aber Ricky, bei der Nationalhymne stehen wir gleich auf, oder? Nee. Ich hab's da nicht so mit dem Nationalstolz. Ja. Wie findest du eigentlich, dass die bei den Deutschen nicht jeder mitsingt? Wie ich dass nicht jeder mitsingt? Ja. Achten wir mal kurz bei den Italienern, ob da alle mitsingen. Also ich glaube nicht, dass dann Balotelli mitsingt. Wieso, er ist ja Italiener. Ja, aber kein Uritaliener. Da sehen wir ihn. Da sehen wir ihn, ja. Und den mag ich ja auch. Wie heißt der nochmal jetzt hier? Passato, ja. Ja, mit Sympath, auch glaube ich ein kleiner Nazi. Es gibt da legendäre Szenen, müsst ihr mal bei YouTube suchen, wie er den Hitlergruß macht. Nach einem Tor. Nach einem Tor. Und hier kommt übrigens der Deutsche im Team der Italiener. Wie heißt der? Der Deutsche im Team der Italiener? Ja, wusstest du es nicht? Der gerade mit dem Haarband, mir fällt der Name nicht ein, den seine Mutter ist Deutsche. Mhm. Und er hat auch auf seinem rechten Fußballschuh die deutsche Flagge drauf. Schön, schön. Ja, sowas weiß ich. Und guck mal, jetzt kommt... Auf dem rechten Schuh, ne? Jetzt kommt mein Gimmick heute für heute Abend. Also wenn's... Oh ja, da träumt der gute Gianluca. Und pass auf, jetzt kommt mein Gimmick für heute. Komm, ja, cool, wa? Mein Gimmick ist heute, ich habe eine KitKat... Ich habe eine KitKat für zwei Halbzeiten gekriegt von meiner Freundin. Die darf man auch nur... Ach, weißt du, du bist... Fahr zur Hölle. Und das hätte man mir nicht geben sollen. Ja, Mia, und was sagst du? Wer gewinnt? Was ist dein Tipp, Mia? Was tippe ich denn eigentlich? Chris, was tippst denn du? Sag erst mal du, was tippst du denn heute bei dem Spiel? Ah, was tippe ich? Ich bin natürlich dafür, dass Deutschland gewinnt, ist ja ganz klar. Ach nee. Aber ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Mit allen, denen ich heute gesprochen habe, auf der Arbeit und auch abseits der Arbeit, die haben alle gesagt, das wird nicht positiv enden, das Spiel. Also ich denke mal, die Italiener werden das Ding machen. Man hat es ja gegen Spanien gesehen. Sie haben den Tiki-Taka-Fußball komplett tot gemacht und dann auch im Viertelfinale gegen England hast du auch gesehen, dass die Jungs einfach dominiert haben. Also Italien hat einfach nur Schwächen im Abschluss, aber ja, ich habe das Gefühl, dass Italien natürlich jetzt gegen Deutschland treffen wird, was sie natürlich nicht dürfen, aber ich glaube, Italien gewinnt. Was sagst du? Paul Breitner hat ja vorhin erzählt, dass Deutschland entweder 3-1 oder 2-0 gewinnt. Ja. Und er kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum alle so Schiss haben vor die Italiener, weil sie hätten im Endeffekt nur Pirlo. Nee, sie haben Balotelli, sie haben da auch einen De Rossi, okay, der geht angeschlagen ins Spiel, aber so ein Cassano und Moltolivo und Marchisio, das sind alles so gute Leute und naja, also ich generell, hast du den Beef mitbekommen? Wir reden jetzt einfach mal über den Nationalhymne rüber. Hast du den Beef mitbekommen von Pirlo? Nee. Der hat gesagt, dass die Deutschen Angst haben. Aber Chris, nicht, dass du jetzt alle Informationen hier schon raushaust. Nachher müssen wir noch bis zum Elfmeterschießen durchhalten. Ja, zur Not reden wir dann über... Okay, also was war los mit Pirlo? Er hat gesagt, die Deutschen haben Angst vor den Italienern. Genau, er hat gesagt, dass der Italiener im Fußball der natürliche Feind des Deutschen ist. Ja, das ist, stimmt ja auch. Stimmt leider auch, ja. Er hat sowas von recht, der gute Andrea. Ja. Aber weißt du, wenn man mit dem Frauennamen solche... Jetzt, was ist da los? Guck, Ricky. Respekt heißt das ganze Ding. Die müssen jetzt vorlesen... Das finde ich doch fürchterlich, oder? Vor so einem Spiel sich da hinzustellen und dann noch so einen Text durchzulesen. Und stell dir mal vor, du lässt dir von einem Mafiosi was von Respekt erzählen. Ich mag ihn aber, Gianluca Buffon. Ja, Gigi, weißt du. Mag ich nicht. Und ich erinnere nur an die nette Rezeptionistin im Hotel in Polen, in dem wir angerufen haben. Ich mache mich dann die Nacht darauf auch bei ihm auf dem Zimmer, ne? Alle kennen Gianluca. Nee, alle kennen Gigi, hat sie gesagt. Ach, so weit ging das sogar schon. Die waren schon per Du. Die waren schon mehr als per Du. Wer spricht denn für uns? Na, Lahm natürlich. Wahrscheinlich der Kapitän, ne? Ja, jetzt geht's wieder los. Dann ist mir schon Mikrofon viel gehalten wird. Ist mir schon oft aufgefallen, dass bei Philipp Lahm, der wird häufiger mit dem Balljungen verwechselt. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Ja. Auch jetzt findet die Kamera fast nicht eine Einstellung. Ah ja, guck mal, film sie von unten, damit er größer wirkt. Ja. Ist aber auch ein unfassbar hässlicher Mensch, der Philipp Lahm. Also, muss man mal sagen. Naja. Ich fand auch, wo du gerade von schönen Menschen redest, fand ich die Aussage von José Mourinho ganz toll, die Aussage. Als Mesut Özil seine ersten Tage in Madrid hatte, hat José Mourinho zu Özil oder zur Marca oder sowas gesagt, ich habe mich sofort in seine großen Augen verliebt. Ja, das ist niedlich. Großartige Aussage. Übrigens, Mesut Özil für mich der schlechteste Spieler dieser EM bis jetzt von Deutschland. Schlechteste Spieler bis jetzt wohl Schweinsteiger. Ja, aber wenigstens, beim Schweinsteiger lasse ich noch mal gerade sein. Gut auf der Bank, fand ich. Der hat schon bessere Partien auf der Bank gezeigt. Was hältst du davon, dass Toni Kroos spielt? Ja, ich bin eher so der Freund von Reus, ne? Können wir jetzt mal zur Aufstellung kommen? Erste Überraschung, natürlich, Marco Reus spielt nicht nach seinem Debüt von Anfang an im letzten Spiel und auch seinem Tor. spielt jetzt Toni Kroos auf einer Position, die er ja bei Bayern und in der Nationalmannschaft noch nie vorher bekleidet hat. Er ist ein kreativer Sechser, aber natürlich zu Hause auf der 10. Die ist besetzt von Mesut Özil, aber dass er da jetzt über die rechte Außenbahn kommt, verstehe ich nicht, warum man da nicht jetzt einen Schürrle oder einen Reus nimmt. Also, was sagst du dazu? Wer kommt denn über links bei den Italienern? Was? Wer über links bei den Italienern kommt? Ja. Da kommt Daniele De Rossi. Okay, das sind ja dann eigentlich zwei ähnliche Spielertypen, was, sage ich mal, das Defensivverhalten angeht. Ja, Daniele De Rossi hast du recht, spielt beim AS Rom auch oft die 6, aber... So, ich hätte natürlich jetzt verstanden, wenn da ein wahnsinnig schneller Flügelflitzer kommt, dann hätte ich das verstehen können. Aber so, ich sag mal ganz ehrlich, ich find's gar nicht so schlecht, denn er war ja der Einzige, also Toni Kroos, der sich bis jetzt beschwert hat in der Nationalmannschaft. Und ich finde es gar nicht so schlecht von Jogi Löw, dass er jetzt sagt, komm hier. Dann zeig doch mal, ne? Genau. Und wenn ich in dem Spiel, wann dann? Und ich glaube auch, ja, von Erfahrung und Drucksituationen her, kommt mir Toni gar nicht so also das Wort suchen wir selber aus. Der hat doch Erfahrung. Das sind die deutschen Mädels. Und Olli Pocher. Olli Pocher, schönen Gruß aus Hannover an den Hannoveraner. Da ist er. Ja. Warum macht der sich eigentlich warm jetzt gerade? Der gute Sky-Mann. Ja, auch ein Die Sarah von Bastian Schweinsteiger, die sieht eigentlich auch in Wirklichkeit total scheiße aus, glaube ich. Die möchte ich nicht ungeschminkt sehen. Nee, den möchte ich auch nicht ungeschminkt auf der Straße sehen. Aber Bastian Schweinsteiger will ich auch nicht ungeschminkt sehen. Im Spiel, das haben sie jetzt eingeführt in der Euro 2012, dass man jetzt einen Ten-Count macht. Ja, finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Und da können wir jetzt auch gleich mal gucken. Chris, ich würde vorschlagen, dass du den mit runterzählst gleich. Ja. Damit ich dann nachher weiß, wenn ich das mit Bild und Ton abstimmen muss für YouTube, dass das dann auch einigermaßen passt. Okay. Das ist sozusagen die Referenz, die wir jetzt dann haben. Muss natürlich richtig mitzählen. Ich kann mal sagen, dass das der Trainer ist, der Italiener. Cesare Brandelli. Der hat den Branntwein erfunden. Genau, der hat den Branntwein erfunden. Und aber auch den Cacio Brutto, den alten Zerstörerfußball. Jetzt muss ich kurz ruhig sein, weil jetzt kommt der Ten-Count. Du kannst auch einfach jetzt sagen, wenn der Anstoß erfolgt. Okay, mache ich das. Aber zähl lieber runter, jetzt geht's los. 4, 3, 2, 1... Kick off! Jetzt geht's los! Bei mir auch! Es ist so ein Zufall! Und die Kugel rollt! Hallo meine Damen und Herren, hier im weiten Rund in der Warschauer Kampfarena. Ich find's ja auch ganz geil, auf Englisch Warschau, Warsaw. Das ist doch mal ein Name, oder? Kriegsschwein. Oder nee. Nein. Aber nochmal zum Cacio Brutto zurückzukommen, der italienische Zerstörerfußball, der Cesare Prandelli. Der nimmt ja die deutsche Fußballnationalmannschaft so ein bisschen als Vorbild. Er lässt ja einen ähnlichen Fußball spielen, aber gibt es nicht gerne zu, weil Deutschland und Italien natürlich hier nicht die allerbesten Freunde sind. Aber kann man sagen, der Zerstörerfußball, der ist nicht mehr modern. Wie hab das Tiki-Taka bei den Spaniern nicht mehr so funktioniert, ist auch der Zerstörerfußball bei den Italienern nicht mehr aktuell. Aber jetzt geht's los hier. Ricky, hab ich mich eigentlich schon festgelegt, wie ich tippe? Was ich tippe, wie du tippst? Nee, mein Tipp habe ich den hier schon genannt eigentlich. Ja, dann sag ihn halt nicht nochmal. Nee, das ist die Frage. Ich tippe auf ein klares 2-1 für Deutschland. Auf ein was? Wie viel? 2-1 für Deutschland. Klares 2-1. Ich tippe nicht, weil ich tippe nicht gerne gegen unsere Mannschaft. Ja, weil ich glaube, dass Deutschland 2-0 führt, die Italiener machen noch das 2-1 und dann wird es ein bisschen kribbelig, aber ja. Messen wir sie hier. Finale Deutschland gegen Spanien ist für mich Lahm sicher. Ja, er kann ja nichts. Der Philipp Lahm, wissen wir ja. Mario Gomez auch, kann auch nichts, aber Frisur kann er. Der kann nur Torschützenkönig werden, das stimmt. Ja. Viele ist es bestimmt aufgefallen, wir haben mehrere neue Twitter-Accounts, Chris. Mhm. Liegt daran, dass wir Langeweile hatten und in Zukunft das so ein bisschen mehr trennen wollen voneinander. Weil es uns auch ein bisschen peinlich ist, dass viele denken, wir machen nur Wrestling. Ich meine, da wirst du halt in eine Schublade gesteckt, ganz einfach. Und das ist mir gar nicht so recht. Also du wolltest ja auch, glaube ich, ein bisschen ehrlicher sein heute. Du wolltest dich ein bisschen von den mongoloiden Vollhorst-Wrestling-Fans ein bisschen distanzieren, oder? Ja, wollte ich gerade dazu kommen. Ja, okay. Und, ja, ich gucke derweil ein bisschen Fußball. Ja, jedenfalls war die Überlegung von mir dann, naja, das trennen wir ein bisschen ab. Und mir wurde eigentlich prompt Recht gegeben, indem mich Leute gefragt haben, wie man das macht, dass man mit einer E-Mail-Adresse mehrere Twitter-Accounts bekommt. Und da muss ich natürlich an der Stelle sagen, Leute, Da muss man ein Fachstudium für gemacht haben, in Twitter. Nee, ich musste doch, wollte gerade das jetzt erzählen. Naja, gut. Ja, Italien hat einen Ball. Erzähl doch eine Geschichte, wir haben noch genug zu erzählen. Das Catanaccio wird schon angerührt. Muss man an der Stelle auch mal sagen. Wer ist der hier eigentlich? Der mit der 3, der sieht aus wie einer von Aserbaidschan eigentlich. Cechelini ist das. Ah, der hat ein komisches... Auch ein Zehner. Was, ein Zehner? Ein Turiner. Ach, ein Turiner. Ein Bergitaliener. Man muss sagen, man hört den Chris wahrscheinlich so schlecht wie selten zuvor, aber immer noch besser als den Tobi in der ersten Sendung, 4 Ecken, 2 Elber. Ist er schlechter geworden? Nö. Nee. Ist immer noch. Ach, der war's hier. Mondolini oder Mondolini. Wie heißt der? Wie heißt der gute Mann? Chris? Ja. Wie heißt der gute Mann? Montolivo. Ja, und der hat eine deutsche Mama. Schön. Das ist die einzige Information, die ich habe über die italienische Mannschaft, und die werde ich heute noch mehrfach an den Mann bringen. Ja, absolut. Ich denke mal, ich werde so in der 8-9 Minute werde ich mal noch einen neuen Fact rausschießen. Ich habe ein paar Sachen mir aufgeschrieben. Bin selbst schockiert, dass ich eigentlich ein bisschen vorbereitet bin auf diese Sendung. Ja, es ist ein wahnsinnig langweiliges Spiel hier. Ich guck mal kurz, was auf AXN oder so kommt, ne? 4 Minuten passiert ja gar nichts. Jetzt sieht man Frauen mit Fahnen im Haar. Finde ich bisher auch das Highlight. Aber da haben sich ja die deutschen Spiele bis jetzt nicht ausgezeichnet durch wahnsinnige Schönheit. Überhaupt die, glaube, schlechteste Fußball-Europameisterschaft, die ich je sehen musste. Also das ist das schlechteste Fußball-Großturnier, was ich in meinen 26 lebenden Jahren überhaupt gesehen habe. Überhaupt fast kein Fußball-Big-Time-Flair. Ganz komisch, ganz, ganz komisch. Und ich, ja, also das letzte Mal, ich hatte mir gedacht, nach dem Champions-League-Finale, jetzt will ich es erst recht wissen, ja. Aber nee, ich bin überhaupt nicht gehypt, kann man nicht sagen. Aber ich bin nicht so heiß wie vor 2 Jahren in Südafrika und vor 4 Jahren in Österreich und der Schweiz. Lukas Podolski. Jetzt gibt's erstmal eine Ecke, wa? Lukas Podolski, auch eine kleine Überraschung, dass er von Anfang an spielt. Und da ist nicht das Ding drin. Da ist nicht das Ding drin. Wird sich das rächen, Ricky? Wird sich das rächen? Ja, selbstverständlich nicht. 18. Minute war ausgemacht mit dem guten Gianni. Von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Ja. Da muss er natürlich noch zugreifen, sonst gibt's nicht die S-Klassen. Was ich ja noch sagen wollte, habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, tatsächlich. Habe ich völlig vergessen, was ich noch sagen wollte. War wichtig, aber... Ach so, genau. Nach jedem Großturnier hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass der Fußball in eine neue Ära startet. Also man hat ja immer so das Gefühl, dass so eine bestimmte Art Fußball zu spielen dann so wie die nächsten 2 Jahre den Ton angibt. Und ganz ehrlich, wenn das jetzt der Fall ist, dann stehen uns harte Zeiten bevor. Ricky, ich muss dich unterbrechen. Mesut Özil? Nee, Sami Khedira, Entschuldigung. Sami Khedira, da wäre vielleicht der Haken besser gewesen. Er kann es ja. Er hat technisch und körperlich sehr viel zugelegt unter José Mourinho. Aber es gibt eine Ecke. Es gibt eine Ecke, einen Fall für Toni Kroos, oder? Ja, und vor allen Dingen... Das war Hand! Ja, guck es dir an! Hand! Ja, das passiert, da sollte man nicht nachtragend sein. Jetzt könnte man sich erstmal angucken, wie eine schlechte Ecke aussieht. Ja. Das ist mir übrigens aufgefallen, das können die Deutschen und auch die Bayern relativ gut, schlechte Ecken. Absolut. Standardsituation, eine Spezialität, ein zweiter Ball ist im Spiel. Okay. Eine Spezialität der FC Bayern München, generell gibt es keinen Bundesligisten, der großartig Freistoß oder Eckballtore schießt. Okay, 96 ist stark jetzt von Standardsituationen, aber nee, die Deutschen haben echt schwache Freistoß- und Eckballschützen. Da hast du recht. Da erinnere ich mich natürlich noch an die grandiosen Zeiten eines Mario Baslers. Ja gut, der hatte ja auch keine Schusstechnik, der hatte einfach nur Überschallgeschwindigkeit, ein Loch durch das Raumzeitkontinuum geschossen. Mario Basler hat meine Ecke direkt verwandelt und das ist für mich schon ein Indiz dafür, dass seine Ecken gefährlicher sind als die von Bastian Schweinsteiger oder Mesut Özil. Kennst du die Geschichte, wo Mario Basler sich den Hut aufgesetzt hat von dem Kameramann bei einer Ecke? Irgendwie klickert's, ja. Klickert's. Er hat sich einfach so einen Hut von so einem Kameramann oder von so einem Fotografen aufgesetzt und damit den Eckball geschossen. Musste ihn dann allerdings wiederholen. War großer Mario Basler-Fan. Mario Basler, ganz klar. Können wir jetzt, glaube ich, noch in regelmäßigen Abständen bei Sport 1 beim Doppelpass sehen. Da ist er ja irgendwie in irgendeiner Rolle. Was? Es tut mir leid. Ach nee, noch größer ging mein Bier nicht, nein. Ja, ich habe hier noch andere Gäste, die mit mir zusammen das Spiel gucken, aber nicht kommentieren sozusagen. Und da wurde gerade angemerkt, dass mein Bier eine relativ große Größe hat. Ja. Das ist auch bis jetzt das Spannendste hier in den ersten 8 Minuten, finde ich. Ja, und die Ausschnitte gerade aus der Crowd war auch ganz schön zu sehen. Oh, das erste Foul, Lukas Podolski, hast du gesehen? War ein bisschen giftig. Ja, ja, gut, der will es auch wissen, ne? Gegen Rosi. Was hältst du von seinem Wechsel? Zu, ich wollte sagen Hannover 96, aber es ist ja fast nicht, so groß, ja. Ist ja Arsenal. Ja, stelle ich mir schwierig vor für den guten Lukas. Ich war ja schon damals ein Verfechter, als er zu Bayern ging, habe ich schon immer gesagt, der sollte eigentlich zu Bremen oder Stuttgart oder sowas gehen. Ich glaube, der hat da einen wichtigen Schritt mal in seiner Karriere verpasst. Ich glaube, der Sprung damals von Köln zu Bayern war zu groß und zu schnell. Er hat so einen Zwischenschritt versäumt zu machen. Ja, Bremen, Stuttgart, so solche Mannschaften, die sich so um Platz zwischen Platz 3 und 6 wiederfinden, da wäre er, denke ich mal, für 2 Jahre noch gut aufgehoben gewesen. Bremen ist ja jetzt an Oliver Ocean von Greuther Fürth dran, 32 Jahre alter Kanadier. Weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, jetzt irgendwie sich zu verstärken für die neue Saison. Es sieht wohl nicht danach aus, dass Nils Petersen irgendwie ausgeliehen werden kann an die Weser oder so. Es ist ein bisschen schwierig. Der Klaus Allofs, der hat es nicht leicht. Der hat es einfach nicht leicht mit so einem gebeutelten Club. Andrea Pirlo mit einem Schussversuch. Jetzt. Ja, da muss man aufpassen. Der ist ja wirklich ein begnadeter überhaupt Balljongleur, möchte ich fast schon sagen. Also was der mit dem Ball macht, das kenne ich sonst nur von meinen Zwillingen. Ja. Oh, jetzt hier der Schwarze, darf man das sagen? Aber Mats Souverän. Hummels, Alter. Souverän. Mats Hummels, da können wir vielleicht auch eine kleine News reinschmeißen. Der von uns groß beworbene Club Juventus Turin möchte Mats Hummels haben. Was sagst du dazu? Naja, also... Mats Hummels hat seinen Vertrag bis 2017 oder 18 oder so verlängert bei Dortmund. Wer ist der? Der ist 23, 24. Dann würde ich noch in Dortmund bleiben. Okay. Ja, weil ich rechne Dortmund tatsächlich auch für die nächste Saison relativ gute Chancen zu, wieder oben mitzuspielen. Und warum soll man so eine Ära nicht mitnehmen? Und wenn er so jung ist, kann er auch noch in 2 Jahren wechseln. Gebe ich dir recht, ja, gebe ich dir recht. Das merke ich gerade, es ist ziemlich schwer, sich auf das Spiel zu konzentrieren, wenn man auch dabei noch irgendwie auf Notizen oder so guckt. Ne? Ja, deswegen habe ich keine. Italien würde ich jetzt aus Bundesligaspielersicht sowieso nicht als erste Wechselstation sehen. Verstehe ich auch gar nicht, dass man da immer noch so ein bisschen denkt, Mensch, Juve oder Mailand klopft an. Also ich finde, die italienische Liga ist definitiv nicht besser besetzt als die deutsche. Absolut nicht. Wir haben sie schon lange überholt, auch in der 5-Jahres-Wertung, die du ja bestimmt kennst. Da haben wir die Italiener ja auch überholt, haben damit unseren 4. Champions-League-Startplatz ergattert. Also der Viertplatzierte der Saison muss ja in die Relegation und der italienische Fußball, die italienische Liga ist sowieso auf dem absteigenden Ast. Das sieht man ja auch an diesen maroden Stadien etc., an der Fankultur. Und wo ich jetzt von Fankultur rede, esse ich jetzt mal mein erstes KitKat für die erste Halbzeit. Herzlichen Glückwunsch. Aber wo Fankultur, kann ich noch ein kleines Anekdötchen erzählen? Ich war früher leidenschaftlicher Anhänger des VfB Stuttgart. Ich dachte Hooligan. Ja, fast. Darauf wollte ich nämlich jetzt zu sprechen kommen. Und in Stuttgart gab's ja, oder als Stuttgart-Fan gab's ja das große Derby gegen den Karlsruher SC aus Bonn. Und dann sind wir da immer hingefahren, mit dem Zug oder mit dem Bus, ja, und haben tatsächlich dann unerlaubterweise Rauchbomben und so Zeug alles mitgenommen. Und unsere Ecke konnte dafür mal sorgen, dass ein Spiel unterbrochen worden ist. Ja, ist aber Gott sei Dank schon 15 Jahre her und ich hoffe mal verjährt. Das hoffe ich auch, ja. Zur Not kommen halt die anderen Klagen der WWE. Aber Karlsruhe ist ja mittlerweile so weit abgestiegen, die können sich wahrscheinlich noch nicht mal so eine Klage leisten aktuell. Tja, was soll man hier sagen? Also findest du eigentlich, dass die momentan, ist das so eine Respektphase am Anfang oder Angst oder was ist das gerade? Das ist ein forsches Abtasten, würde ich sagen. Also es ist ja nicht so, als würde es zu keinen Situationen kommen, aber ich sehe im Moment die Deutschen leicht vorn. Jerome Boateng unten. Jerome Boateng, ja. Man hat ja, darf wirklich nicht vergessen. Was ist das? Junge! Ja, ist aber, ich sag's nochmal, 18. Minute war ausgemacht, dass dann Gianni den Ball durch die Füße lässt. Aber gut gemacht hier von, wer hat das denn? Das ist Khedira wieder mal. Ja, Jerome Boateng mit der Reingabe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Khedira entwickelt sich für mich eindeutig zum Mann des Turniers. Oh! Siehst du? Und da ist wieder der Gianluca. Ja. Oder wie heißt der eigentlich genau? Ja, er hält sich noch dran. Also Deutschland jetzt in einer Drangphase. Klar, die bessere Mannschaft, Mesut Özil. Na, Drangphase möchte ich es noch nicht nennen. Also wir drücken schon eminent. Er muss sich den Ball auf links legen, das weiß auch der Gegenspieler. Schön gespielt! Oh. Aber du, die in Italiener liegt doch genau das Spiel, was wir jetzt machen. Dieses Anrennen. Ach, und dann bekommt Andrea Pirlo den Ball, schlägt einen seiner berühmt-berüchtigten 40-Meter-Pässe und schwuppdiwupp. Was willst du machen? Die Kunst ist eben genau das, was die Bayern versäumt haben im Champions-League-Finale. Mach deine Tore. Da steht es hier 3-0 jetzt schon. Okay, das ist ein schöner Tipp. Ja, das ist so. Das ist einfach so. Du wirst gegen Italien, glaube ich, nicht auf Dauer so ein Tempo gehen können, ohne auch gefährliche Situationen überstehen zu müssen. Das ist ein schöner Vergleich. Di Matteo hat ja mit dem FC Chelsea im Prinzip italienischen Fußball gespielt. Ne? Er hat sich gegen Barcelona und FC Bayern München 90 Minuten hinten reingestellt und es war der Erfolg. Der Erfolg spricht ja für sich. Ne? Als Schweizer. Wie fandst du eigentlich, dass er, oder grundsätzlich der Henkel von Sky hat ihn doch dann drauf angesprochen, ob er das eigentlich toll findet, wie er seine Mannschaft spielt. Findest du das? Pass mal auf, was war deine erste Reaktion? Dass er dann gegangen ist? Ja. Hätte ich auch gemacht. Ja, genau. Also, du holst den größten Clubfußball-Cup und dann wirst du von so einem, by the way, das war doch aber nicht Henkel, das war doch Kai Dittmann. Nein, das war der Blonde. Der Blonde, das war Kai Dittmann. Nein, das war nicht Kai Dittmann, den kenne ich, der ist gut. Das war der andere, der auch Italienisch spricht mit den schlechten Zähnen. Kai Dittmann kommt bei mir aus Langenhagen, aus meiner Stadt. Nee, ich hätte es genauso gemacht. Ey, du bist gerade völlig in Ekstase. Du hast den größten Clubfußballpokal geholt und dann kommt das hinterhergelaufen, der Spast und sagt, ja, finden das denn schön? Ja, natürlich finde ich das schön. Ja, darauf kommt es auch nicht an. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Und über das Champions-League-Finale rede ich jetzt auch nicht mehr. Und dann hatte, doch ich schon, 120 Minuten hat Bayern München alle Chancen gehabt. Und nee, ich meine, das, was ich dann so ein bisschen schlecht fand, dass man die Schuld für Bayerns Unvermögen tatsächlich beim Gegner gesucht hat. Es war ja nicht so, dass Bayern keine Chancen gehabt hätte, sondern sie haben sie halt nicht gemacht. Punkt, aus, Ende. Und damit ist das auch beendet, das Thema. Okay. So, Chris, wir nähern uns jetzt der kritischen Phase. 18. Minute, du weißt. 3 Minuten noch. Ist es Zeit für eine News? Nein, dann ist es Zeit für das 1-0, sowas abgemacht mit. So, stimmt, ja, natürlich. Mit Buffon. Der macht natürlich alles richtig, dass er jetzt noch gut hält, dass es nicht so auffällt nachher. Und dann wird er natürlich ähnlich wie Kahn sagen, 2002. Oder Kahn hat ja gar nichts gesagt, aber da hat ja Oliver Kahn seinen größten Fehler wahrscheinlich seiner Karriere gemacht. Es war der größte Fehler in diesem Spiel 2002, im Finale gegen Brasilien. Der größte Fehler von Oliver Kahn war sein Stolz. Er hat sich ja wohl bei einem harten Schuss von Ronaldo, Vorsicht, den Daumen angebrochen. Das hat er. Den Daumen angebrochen oder irgendwie sowas. Und ja, er wollte nicht ausgewechselt werden. Und das war sein Stolz. Das kann ich verstehen. Aber das kann ich verstehen. Ich auch. Also da möchte ich jetzt nicht in Oliver Kahns Haut stecken. Und wir sind uns, glaube ich, einig, ohne Oli Kahn wäre im Viertelfinale Schluss gewesen. Absolut. So. Jetzt, Leute, ihr wisst, also ich hoffe, dass Gianluca das auch dann so sieht, dass er, der heißt doch gar nicht Gianluca, oder? Doch, Gianluca Buffon. Okay, ich hoffe, dass er auch versteht, dass er das Tor natürlich auch in der 19. Minute erst reinlassen kann, sollte die deutsche Mannschaft bis zur 18. Minute nicht den Abschluss schaffen. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt, ob es jetzt gleich losgeht. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ja, die Italiener schießen. Schießen. Kann man an der Stelle sagen. Und zwar, oh, hier ist wieder Popel-Yogi. Ist immer hochinteressant, was macht Yogi Löw? Entweder knabbert er sich, oh, jetzt ist er da, hat er schon wieder gefischt. Ja. Yogi Löw, der ist wirklich verliebt in seiner Nase und seinen Popeln. Ach, Ricky, sei doch nicht so. Ja gut, ich meine, der Mann steht in der Öffentlichkeit, da muss er sich dem schon aussetzen, nicht wahr? Na klar, er steht in der Öffentlichkeit und muss damit leben. Und da ist... Oh, jetzt wollen wir ein bisschen Zug hier im Spiel sehen. Özil, Schweinsteiger. Okay. Denkst du denn eigentlich, dass es eine Verlängerung gibt? Weiß ich nicht. Werden wir nach 90 Minuten sehen. So, und vor solchen Situationen habe ich immer Angst bei den Italienern. Ich auch. Boah, Montolivo, der Halbdeutsche. Ja, da ist er, der Halbdeutsche. Ganz kurz, 2006 hast du das Spiel wahrscheinlich auch gesehen, oder? 2006 habe ich alle Spiele gesehen. Ich weiß nicht, welchen du meinst. Gegen Italien. Ja, genau, das Halbfinale. Und hattest du nicht auch das Gefühl, dass Deutschland einfach tatsächlich, also verdient verloren hat? weiß ich nicht. Ich weiß es noch ganz genau. Ich bin ins Bett gegangen, leicht traurig. Und dann habe ich Radio Fritz angemacht. Wer ist im Radio? Der großartige Jürgen Kuttner. Für alle, die Jürgen Kuttner nicht kennen, googelt Jürgen Kuttner und hört euch alles an. Das ist der Papa von Sarah Kuttner. Ah, sehr schön. Ich liebe Sarah Kuttner. Bambule, eine tolle Sendung bei Neo, ZDF Neo. Kann man nur empfehlen, ja. Und er sagte dann, ach Leute, das ist doch nur Fußball. Und danach ging es mir tatsächlich wieder besser. Und, ich fand aber tatsächlich, dass Italien damals verdient gewonnen hat, weil sie im Endeffekt die komplette Verlängerung dominiert haben. Mm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hast du. Und Deutschland hatte damals die große Chance durch Bernd Schneider, dem ich es heute noch übel nehme, dass er damals das Tor nicht gemacht hat. Der weiße Brasilianer, ne? Der weiße Brasilianer. Und trotzdem war ich so geflasht von der WM damals, dass ich mir alle Spiele in einer Komplett-DVD Dingsbums gekauft habe. Echt? Und alle Spiele der WM 2006 angucken kann, wann ich will. Wow. Ja, war ich sehr begeistert damals. So, jetzt hört man mich schon wieder ein bisschen mehr. Liegt daran, dass bei dir gerade ein Flugzeug vorbeikommt um die Ecke. Das ist richtig, ja. Habe ich auch gehört. Dann müssen wir jetzt noch ein bisschen... Die 18. Minute, Ricky! Oh! Das ist... Aber es gab ja jetzt keine Chance, den Ball reinzulassen. Nee, das stimmt. Entscheidend ist... Jetzt der Konter. Im Endeffekt die nächste Chance für oder ein Foul für Deutschland. Mesut Özil. Ja, er kann natürlich... Was soll Gigi Buffon machen, ne? Wenn er keinen Ball aufs Tor kriegt, kann er auch nicht reingehen. Also, kann er auch nicht reinlassen. Ja, es ist noch die Gnadenzeit für Gianluca, aber den nächsten Ball muss er dann reinlassen. Sonst gibt es keinen Mercedes. Er heißt ja nicht Hans-Jürg Stiel. Der schafft es tatsächlich auch ohne Ball ein Tor reinzulassen. Hans-Jürg Stiel und natürlich... Kennst du noch Uli Stielicke? Ja, aber der war ja kein Torwart. Nee, gibt aber schöne Verletzungsvideos. Ich kenne nur das von... wie hieß der von Köln? Ewald Lienen, der sich da den ganzen Oberschenkel aufgerissen hat. Ja, Chris, bist du eigentlich nicht überrascht? 1-0. Und da ist es. 1-0. Aus dem Nichts. Da hat wohl, ging der Zettel ans falsche Hotelzimmer? Ging der Zettel ans falsche Hotelzimmer? Chris, du musst dich dran gewöhnen, dass du die ersten 10 Sekunden nichts sagen darfst, weil dann ja die Musik hier eingespielt wird. Also man hat dich jetzt nicht gehört. Ja. Ging der Zettel ans falsche Hotelzimmer, frage ich dich. Naja, ich weiß es nicht. In der Minute fällt tatsächlich das Tor, das ist ja unglaublich. Auf der falschen Seite aber und ein Riesenfehler von Badstuber. Badstuber passt nicht auf. Also natürlich erstmal hier schlecht von Hummels auch und Badstuber geht nicht hoch. Achte drauf. Guckt nur auf den Ball, geht nicht nach oben. Da muss er hochgehen, Arm muss sowieso weg. Hat er nichts? Warum geht er nicht hoch? Kann ich nicht verstehen. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Neuer kann natürlich nichts machen. Aber gut, wenn ich es jemandem gönne, dann Mario Balotelli. Ein unfassbarer Sympath in der ersten 4-Ecken-2-Elfer Ausgabe. Könnt ihr nochmal bitte auf unseren Kommentar gehen, auf die Folge. Da haben wir das großartige Video nochmal verlinkt von ihm, ne? Absolut. Ja. Ganz klar, aber Deutschland natürlich jetzt sofort wieder im Angriff. Was sollen sie jetzt machen? Gas geben oder erstmal sich, sag ich mal, den Schreck aus den Gliedern spielen? Ja, erstmal Ruhe reinbringen, glaube ich, macht ja keinen Sinn. Macht ja keinen Sinn, jetzt zu überhasten und irgendwelche überdrehten Entscheidungen zu treffen. Wir müssen erstmal ruhig bleiben, konzentrieren und jetzt, denke ich mal, auch langsam andere Wege finden. Also. Ja, es wird natürlich nicht leichter, weil das spielt den Italienern in die Karten und ich glaube 2-3 Minuten vorher haben wir es ja noch gesagt, genau das zeichnet die Italiener aus, sie kommen vors Tor, sind gefährlich und machen in der Regel ihren Treffer. Genau, ich habe es am Anfang gesagt, wird sich das rächen, die zwei großen Chancen, die wir hatten und es hat sich gerecht. Also wie noch so, nicht, es ist noch genügend Zeit, also lieber passiert es in der 20. Minute als in der 80. das 1-0. Deshalb. Okay, das haben sie wirklich sehr schön gesagt. Jetzt über die linke Seite. Ich finde, Deutschland hat auch die Klasse, sowas wegzustecken. Ja. Also. Aber dann hast du natürlich so einen Mann wie Lukas Podolski, der kann da auch dann irgendwie nichts mit anfangen. Was war das gerade? Ja, aber mir ist es schon ganz recht, dass sie sowas mal probieren. Ja, da geht halt was schief, aber Lukas Podolski kann definitiv auch mal einen raushauen aus 20 Metern und oder 25 Metern sogar und ein Tor machen und von daher, ja, lass doch mal laufen. Ich bin noch gar nicht so, ja, so deprimiert jetzt. Weiß gar nicht. Nee, bin ich auch nicht. Bin ich absolut überhaupt nicht und ja, jetzt kommt wahrscheinlich auch gleich das 2-0 über Cassano! Ja, das geht natürlich nicht, am 16er so frei zu stehen jetzt. Aber Deutschland hat wirklich tatsächlich in der Abwehr Probleme. Übrigens ist das ja eine, mit der Abwehr, haben ja viele positiv bisschen bewertet. Mhm. Ja, überraschend gut. Hab ich tatsächlich nicht so das Gefühl gehabt. Ich habe tatsächlich eher das Gefühl gehabt, dass Deutschland im Mittelfeld relativ gut war und einfach die Gegner, die schnell das Mittelfeld überbrücken wollten, sich da oftmals ein bisschen festgespielt haben. Aber die Abwehr fand ich jetzt insgesamt gar nicht so stark. Na doch, gegen im Eröffnungsspiel gegen Portugal haben wir schon stark gestanden. Wir haben Cristiano Ronaldo mit Jerome Boateng absolut ausgeschaltet, so gut es ging. Und mit Mats Hummels hatten wir da auch den Man of the Match. Ja, der hat aber heute schon auf jeden Fall mal einen Minuspunkt. Die ja, Flanke. Bartschuber auch. Ja, Bartschuber übrigens. Als diese Weltklasse-Spieler kannst du halt nicht komplett ausschalten, auch wenn das jetzt gerade nicht zu verstehen war, was da mit Holger Bartschuber los war, warum ja. er dann hochgestiegen ist. Und ja, Toni Kroos liegt wieder auf dem Hosenboden. Ja, für mich übrigens Holger Bartschuber, das ist jetzt zum Beispiel ein Spieler, den ich gar nicht so gerne auf dem Platz sehe. Ich weiß nicht warum, aber bei dem habe ich immer so ein bisschen so einen Hauch Unsicherheit. Ja. Verspüre ich da. Aber wen hättest du sonst spielen lassen sollen bei Mertesacker mit der langen Verletzungspause? Du kannst da keinen Hövedes hinstellen oder einen per Mertesacker. Mensch, Bartschuber hat eine überragende Saison gespielt bei Bayern, ist ins Champions-League-Finale gekommen, ins DFB-Pokalfinale gekommen. Der hat mit seinen 22, 23 Jahren schon eine unfassbare Erfahrung und es ist ein guter, es ist ein abgeklärter, ruhiger Innenverteidiger und hey. Ist für mich aber eher so ein Stuttgarter Spieler. Also ist für mich einfach keiner, der Weltklasse ist. Ja. Ja, das ist natürlich auch wieder schwach, ja. Da kommt ein Ball relativ gut und zum Beispiel so ein Raul zu seinen besten Zeiten, der knallt ja so einen ins lange Eck mit dem Kopf. Ja. Gomez ist aber sowieso ein schlechter Kopfballspieler. Das ist richtig. Ähnlich wie Ruud van Nistelrooy, auch eine riesige Kante, hatte, glaube ich, in 150 Ligaspielen nur ein Kopfballtor. Ruud! Warum zeigen Sie mal diese Hackfresse hier? Meinst du eigentlich, dass jetzt bei den Deutschen so ein bisschen auch sich Angst einschleicht? Umso länger das Spiel 1-0 steht. Beim deutschen Volk bestimmt und naja, also es ist ja das große Turnier, wo wir jetzt angeblich mal den Titel holen müssen. Das wissen natürlich auch die Spieler und haben natürlich auch den dementsprechenden Druck. Natürlich haben die jetzt langsam ein bisschen Muffe, aber hey, wir haben die 25. Minute. Ja, du siehst hier die Fans, die sehen natürlich auch unfassbar positiv dem Spiel gerade gegenüber. Und es ist tatsächlich, man hat nicht das Gefühl, dass hier gerade 1-0 in der 20. Minute gefallen ist, sondern eher, man hat tatsächlich, ich glaube tatsächlich, Angst gehabt, zu früh, relativ früh in Rückstand zu geraten, weil die Italiener jetzt perfekt das spielen können, was sie im Endeffekt auszeichnet. Absolut. Aber da muss man natürlich dazu sagen, Geduld ist eine Tugend und ich würde mal sagen, in der zweiten Halbzeit kann man, wenn man jetzt nicht noch weiter zurückliegen würde, kann man natürlich noch nachlegen, gerade mit so Spielern wie Reus, die das Spiel schnell machen über die Außen und ja. vielleicht auch noch mal mit einem Klose, der müsste ja eigentlich besonders brennen gegen sein Fußballheimatland jetzt sozusagen. Naja, absolut, aber mit so Mario Gomez, mit so einem wuchtigen Stürmer, ist schon nicht die schlechte Taktik gegen Basali, dem alten Ex-Wolfsburger, mit dem ich übrigens mal in einem Restaurant gegessen habe, mit so einem wuchtigen Spieler zu spielen. Aber ja, Miroslav Klose, wissen wir natürlich, spielt bei Lazio Rom und er kennt die italienische Art, Fußball zu spielen. Also der wird mit Sicherheit in der zweiten Halbzeit kommen. Sollte sich an diesem Ergebnis jetzt in der ersten Halbzeit nichts mehr ändern, dann wird auch ein Marco Reus wird dann kommen. Ist nur die Frage, für wen? Ich würde jetzt gar nicht mal eher so einen Toni Kroos rausnehmen, sondern einfach Lukas Podolski, den ich absolut nicht mag. Ein unfassbar überschätzter Spieler, genau wie Mario Götze. Mario Götze, muss ich auch nochmal sagen, er gibt dem Spieler keine Minute mehr in diesem Turnier. Das wird nichts. Der kackert sich nur ein. Und jetzt Mario Gomez, leg ab! Özil! Ah! Ja, und das ist ein großes Problem von Mesut Özil. Er ist ein guter Mittelfeldmann, aber das fehlt ihm zur Weltklasse. Solche Dinger, also ein Schuss, solche Dinger musst du einfach machen. Ja. Und dann, da kommt bei ihm selten mal so eine richtige Kanone raus, sondern meistens halt immer so ein tropfender Schuss. Ja, er hat wenig Tore geschossen in der Primera Division. Und auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Er wurde aber in die Mannschaft des Jahres. In die Mannschaft des Jahres Spaniens gewählt. Na, weil es, denke ich mal, kompensiert wird durch andere Spieler. Aber du siehst ja, wenn du dich hier auf so einen Özil verlässt, als den prägenden Spieler für dich, fürs Offensivspiel, da wird's schon ein bisschen, da gibt's schon Probleme. Und das ist mir bei der EM mehr aufgefallen als letztes Mal bei der WM, weil da eben noch Müller dann stark war, Podolski besser war Und da wurde das so ein bisschen kompensiert, aber ich finde, aktuell bringt Özil für mich zu wenig. Also gut, gegen Griechenland war es ein bisschen besser, aber Griechenland ist halt eben auch tatsächlich... Das ist auch kein Maßstab, ist ganz klar. So. Und alle anderen Mannschaften, selbst Dänemark, haben es geschafft, dass von Özil nichts zu sehen war. Und wenn das bei einem Spiel passiert, sage ich, okay, aber wenn es bei drei Spielen und jetzt auch bis jetzt beim vierten, finde ich, so ist, also dem will ich jetzt hier auch mal so eine mitgeben, sozusagen. Ja. Was sagst du eigentlich zu der Maulwurf-Geschichte? Ach, das ist nur sowas, finde ich, totaler Schwachsinn, weil sich darüber aufzuregen, dass der Gegner die Aufstellung weiß. Also, mal ganz ehrlich. Naja, nee, ich finde das schon ganz schön heftig. Um 14 Uhr am Tag des Griechenlandspiels wurde schon die Aufstellung geleakt. Ja. Das ist schon eine Ansage. Dann kannst du dich schon perfekt darauf einstellen als Griechenland. Natürlich, ist egal. Im Prinzip, mit wem du gegen Griechenland spielst, weil die kannst du nur wegjobben. Aber das finde ich schon eine Ansage, dass es da irgendwie so einen Maulwurf oder was auch immer, so Spionagevorwürfe gibt. Also ich finde das schon nicht unerheblich. Und nichtsdestotrotz hat ja Jogi Löw den Spielern eine Stunde oder anderthalb Stunden vor dem Spiel erst gesagt, wer spielt. Aber vorhin hat der andere Hansi Flick gesagt bei der ARD, dass sie nichts geändert haben. Also, dass sie es genauso gemacht haben wie bei allen Spielen und nichts geändert haben und der Maulwurf dann wohl ruhig war. Oh, Gomez, wieder ein Ticken zu spät, aber das sind eigentlich seine Chancen, oder da ist er immer stark, wenn du ihm an der Strafraumgrenze einen Ball gibst und dann wirbelt er, oder wirbeln kann man ja nicht sagen, aber er tankt sich irgendwie immer wieder durch und hat dann oftmals so schon wichtige Tore geschossen. Ja, also, lass uns mal ein bisschen Toni Kroos näher beäugen. Er war der einzige Mann, der in dieser kunterbunten, fröhlichen, perfekten DFB-Welt, ich habe mir ja auch oft die Trainings, die 15 Minuten Trainingssessions, die sie bei Sky Sport News HD übertragen haben, angeguckt, und da waren immer alle gut drauf. Alle haben gelacht, alle waren fröhlich, und da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es da einen Spieler gibt, der da jetzt großartig irgendwie Beef macht, aber Toni Kroos war echt der Mann, der da mal gesagt hat, das ist hier alles zu fröhlich, und was hat er gesagt, die Leistungsgrenze ist zu tief, oder was war das? Weiß ich gar nicht so, aber ich habe es gar nicht so als extremen Beef empfunden. Ja, aber er war der Mann, der mal den Mund aufgemacht hat. Das spricht ja auch für ihn, finde ich gut. Ja, aber ich fand, er hat gesagt, er sieht das, also wenn ich das richtig damals mitbekommen habe, er versteht eigentlich nicht, warum er nicht spielt. Mhm. Und das kann ich schon verstehen, die Aussage, weil er war ja stark bei Bayern. Aber er hat halt das Problem, dass im Mittelfeld zwei Spieler spielen, wie ein Khedira, wie ein Bastian Schweinsteiger. Da wird's halt eng. Und offensiv ist halt mit Özil, denke ich mal, ja, also, und das ist halt dann schwierig. Da kann der noch so gut spielen. Im Endeffekt wird er da Probleme bekommen, in die Mannschaft zu kommen. Was ist los, Chris? Ich bin müde. Ach so. Konnte dich das Spiel bis jetzt noch nicht aufmuntern? Absolut nicht. Übrigens, hast du gesehen, Reus ist auch müde. Der hat auch gerade die Hand vom Mund gehabt und gegeben. Der ist auch müde, ja. Der ist ja auch jung, der muss auch bald ins Bett. Muss auch bald ins Bett, so sieht's aus. Wo macht der sich eigentlich die Haare? Das wüsste ich auch gerne, ob er irgendwie da, weiß ich nicht, mit Mario Balotelli und mit Wayne Rooney irgendwie so einen Fetisch hat. Das kann ich dir nicht sagen, du. Vielleicht findet er jetzt in Dortmund einen besseren Friseur. Ansonsten, bist du noch da, Ricky? Ja, ich lese nur ab und zu mal hier, wie die Statistiken sind. Ja, ansonsten, Marco Reus kann ja mal zum Hobbs kommen, der ja auch der Beauty-Experte und, glaube ich, auch Friseur Besitzer ist. Wer soll denn das sein? Den kenne ich nicht. Der Hobbs vom Reingemacht-Podcast. Das kenne ich auch nicht. Reingemacht. Toller Fußball-Podcast. Und, ich kenne nur zwei Ecken, zwei Elfer. Ich kenne nur vier Ecken, zwei Elfer. Ja. Die finde ich super übrigens. Übrigens bei Twitter schön folgen. Ne? @4Ecken2Elfer. So kann man sich's merken. Ja, also jetzt schleicht sich bei mir tatsächlich so ein bisschen das Gefühl ein, dass das hier so ein, naja, schwieriger Abend werden könnte. Absolut. Weil so richtig finden sie aktuell keinen Weg, um dieses Bollwerk zu durchbrechen. Hallo, wie findest du bis jetzt das Spiel? Ach, du sprichst dann immer nicht, wa? Magst du nicken? Auch nicht. Ja, frag sie mal, wie sie das Spiel findet, dann nickt sie. Sag mal Dieter? Auch nicht. Ja, Spannung pur, würde ich mal fast schon sagen. Ja. Hast du eigentlich gestern Spanien gegen Portugal geguckt? Hab ich mir angeguckt. War auch nicht gut, das Spiel. Ich habe mich für die Sopranos entschieden. Die richtige Wahl, kann man am Ende des Tages sagen. Ich habe auch nebenbei ein bisschen mit dem iPad gespielt und ja. Was war denn für dich bis jetzt das beste Spiel eigentlich bei der EM? Das beste Spiel der EM war Spanien gegen Italien. Unfassbar intensives, tolles Spiel. Mit nur zwei Toren, 1-1 ist es ausgegangen. Aber ich fand's gut. War für mich das Spiel des Turniers. Ich fand tatsächlich die Russen gegen die Tschechen geil. Ja, war auch gut. Das fand ich gut. Und auch Deutschland gegen Griechenland. Hat mir auch gut gefallen. Das aber hat Spaß gemacht, natürlich. Toll war natürlich auch der Moment Irland gegen Spanien, wo die Iren sang- und klanglos untergegangen sind, aber die Iren 10 Minuten vor Schluss nochmal schön ihre Fangesänge ausgepackt haben. Das macht dieses Land unfassbar sympathisch. Ja, aber du, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, denn zum Beispiel in Mainz haben wir das jedes Jahr, dass die Mannschaft unterstützen oder auch in St. Pauli, egal was kommt. Also ja. Ich meine, know your damn role, sage ich da mal. Und da wäre eine gute Chance eigentlich da gewesen, ne? Absolut, ja. Wer war das? Ich würde mal auf Podolski tippen. Ah, Boateng, wo kommt denn der her? Podolski war. Nee, es war doch Podolski. Ich dachte doch schon. Boateng, ja, wieder mit einer guten Flanke. Untypisch für Boateng. Er ist nicht so der große Flankengeber. Was denn? Was ist los? Ach, weil es so knapp war? Okay, jetzt gibt's Eckball. Jetzt kann man wieder sehen, schlechte Ecken können wir zuerst. Diesmal, glaube ich, von Schweinsteiger, oder? Wer war denn das da draußen? Oder war es Podolski? Das ist nicht Podolski. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wer von links die Ecken schießt. Podolski war es definitiv nicht. Weil der holt hier den Abpraller gegen Balotelli. Cassano im Konter. Oh, wieso macht er da den Haken? Unfassbar. Unfassbar. Unglaublich. Das hätte das 2-0 sein müssen. Er hätte ihn direkt nehmen müssen. Natürlich schwere Situation, schwerer Winkel, aber ey, das musst du versuchen. Ja, absolut. Und diese Chancen werden immer mehr kommen, umso länger das Spiel läuft. Hundertprozentig. Deutschland muss weiter aufmachen. Jetzt noch nicht. Nee. Jetzt noch nicht, aber im Laufe des Spiels ab der 55. Minute muss Deutschland aufmachen, muss auch wechseln. Würde ich auch noch nicht so früh. Ich würde tatsächlich so bis zur 70., je nachdem, wie der Spielverlauf ist, bis zur 70. würde ich schon warten, weil da würde ich jetzt einfach auch ein bisschen auf den Kraftfaktor setzen, denn ich habe ja mal gelernt in einem Podcast, in dem Fußballer ausgepackt haben, dass an sich, wenn sie zum Beispiel jetzt, Karin hatte ja jetzt das Spiel erst am Sonntag, ja, und hatte eine lange Verlängerung des Elfmeterschießen, jetzt müssen wir mal kurz warten, ob Khedira den Ball irgendwie da ins Tor bekommt, Regenerationszeit, so heißt es. Und dann habe ich da gelernt, dass sich das eigentlich immer erst so die letzten 20 oder 10 Minuten bemerkbar macht, hat da so ein Fußballspieler mal erklärt. Mhm. Und ja, ich würde genau darauf setzen, wenn vorher nichts geht. Was machst du denn? Ich esse doch nur was. Nein, meine Frau. Ach so. Du kannst mir doch nicht hier mitten in den Kopf fassen, jetzt bin ich völlig raus. Ja, stecken wir doch hinten drin. Die ersten Spieler. Jetzt pass auf, und wenn Deutschland natürlich jetzt schon viel früher alles gibt und anrennt, oh, jetzt ist es gefährlich. Das ist das 2-0. Das ist das 2-0. Das ist das 2-0. Bärenstarker Balotelli. Bärenstark. Unglaublich. Ricky, bist du noch da? Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, jetzt muss man auch ein bisschen aufpassen, jetzt könnte es auch fast schon schlimm werden. Ja, absolut. Also jetzt, finde ich, müssen sie tatsächlich ein bisschen aufpassen, die Deutschen. Mhm. Es war genau die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, die langen Bälle. Weiß gar nicht, ob es tatsächlich Pirlo war. Philipp Lahm hebt dir das Abseits auf und kapitaler Fehler von Philipp Lahm, schlechte Abstimmung in der... Ja, das Tor war aber ganz, ganz klasse. Schlechte Abstimmung in der Abwehrkette und das macht Balotelli unfassbar. Deswegen spielt der Junge bei Manchester City unfassbar. Unfassbar. Aber immerhin eine gelbe Karte. Ja. Der größte deutsche Erfolg bis jetzt in diesem Spiel. Ja, absolut. Nee, also... Es ist enttäuschend. Ich will jetzt den Manu an die Wand malen, aber das sieht sehr, sehr schlecht aus. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Es ist enttäuschend. Tatsächlich sieht man auch schon die ersten Tränen nach 35 Minuten. Ja. Aber es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus und Deutschlands größtes Problem ist tatsächlich für mich, dass ihnen die Kreativität vorne fehlt jetzt. Also da kommt nichts. Man hat gerade unten Mesut Özil gesehen, er stand da ein bisschen ratlos, als würde er auf eine Eingebung von ganz oben hoffen. Nee, also generell muss man auch die die Szene gerade von Özil kann man auf das ganze Spiel irgendwie projizieren. Die Deutschen wirken ein wenig ratlos. Sie wissen kein Mittel. Ja, und die Italiener sind knallhart vom Tor. Absolut. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht abgeschossen werden. Ja, wird sich jetzt, also anrennen tatsächlich hilft jetzt nichts. Wird tatsächlich wirklich versuchen, jetzt mal in die Halbzeit zu kommen und dann mal gucken, was. Also das Spiel ist für mich immer noch nicht verloren, weil ich tatsächlich Italien nicht für eine bessere Mannschaft halte. Ja. Also tatsächlich nicht. Ich glaube wirklich, dass Deutschland eigentlich Italien besiegen muss. Deutschland hat die bessere individuelle Qualität, aber wir haben in diesem Turnier noch nicht die überragende Leistung gezeigt, die Italien gezeigt hat, gegen Spanien und gegen England. Ja, aber das sind auch zwei Gegner gewesen, die haben auch ganz schlecht gespielt. England war wirklich schwach, das muss man so sagen. Und Spanien war auch lange nicht mehr so, wie man es gekannt hat früher. Nein, was hast du denn da immer? Absolut nicht, aber ja, da hast du jetzt eine Idee. Was ist der Schlüssel? Was sollen wir machen? Zweiten Stürmer. Würdest du einen zweiten Stürmer bringen? Nö, bringt ja nichts. Fehlt ja, das Problem ist ja gerade im Mittelfeld, finde ich. Ist ja nicht so, dass die im Mittelfeld Richtung Strafraum stürmen und dann finden sie keine Anspielstation. Es ist ja eher so, dass kaum Gefahr aufgebaut wird. Also brauchst du jemanden, der kreativ ist und? Ja, unfassbar. Opodolski natürlich auch katastrophal jetzt hier mit solchen Annahmen. Also du musst, so einen Ball darf man schon mal stoppen. Ricky, hörst du mich noch? Ja. Gut. Okay. Tja, es ist sehr traurig jetzt gerade so ein bisschen. Was soll man da sagen sonst, Chris? Ja, unfassbar. Umso öfter ich das Tor sehe, umso mehr ärgert mich das 1-0, weil das war halt einfach mal verhinderbar. Das 2-0, das darf so passieren, da sage ich noch nicht mal was. Also, aber das 1-0 war halt heftig. Das war ein richtig dummer Fehler. Tja, Ratlosigkeit bei der deutschen Mannschaft. Ich glaub, also Lukas Podolski muss meiner Meinung nach schleunigst ausgewechselt werden für einen Schürrle. Oder hast du eine Idee? Also Reus sagen wir die ganze Zeit. Ja, jetzt kannst du ja so Leute bringen. Ich würde auch jetzt den von dir so verhassten Götze bringen. Chris? Würdest du das machen? Meinst du nicht, dass er Mario Götze, wie alt ist er, 19, 20 Jahre alt? Der kackert sich doch da jetzt ein. Na, was hat man bei so Leuten, das würde ich Otonga sagen, aber der hieß natürlich, ja, wie hieß denn der eigentlich noch? Odonkor, nicht Otonga. Odonkor, bei dem hat man das ja auch gedacht und dann hat er da gewirbelt und ich glaube, Deutschland braucht halt jetzt einfach ein Tor. Also wenn es da mal 2-1 steht, dann mobilisiert das auch wieder Kräfte. Das wäre gut, ja. Das klar, Reus, ja, der hat das Tor gemacht. Ah, du siehst es jetzt hier. Es geht gar nichts. Wirklich gar nichts. Und du achte mal auf die Ausstrahlung auch jetzt der Deutschen. Die Ausstrahlung? Das sieht richtig, richtig, richtig schlecht aus. Du musst einfach mal drauf achten, auf die Körperhaltung. Ja. Auf wie sie in Zweikämpfe gehen. Was passiert, wenn sie nicht den Ball haben? Schweinsteiger ist jetzt aktuell mit Khedira ganz, das sind die zwei, die am weitesten vorne spielen. Das sagt halt einfach alles jetzt gerade so ein bisschen aus. Also ich glaube, dass Deutschland jetzt diese 5 Minuten irgendwie noch rumkriegen muss und dann, tja, müssen sie auf eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit hoffen. Da müssen wir drauf hoffen. Wie sieht unser Halbzeitprogramm aus? Musik. Ist das so? Hast du Musik parat? Ja. Okay. Da läuft Musik. Und wusstest du, dass wir 2009 bei der U21 EM im Halbfinale gegen Italien gewonnen haben und danach auch den Titel geholt haben? Das wusste ich, weil ich es mir angeguckt habe. Ach so. Ja, und da hat Jerome Boateng ist mir da zum ersten Mal richtig positiv aufgefallen. Özil und Boateng, glaube ich, ne? Ja, aber für mich war es tatsächlich damals Boateng. Also von Özil habe ich davor schon gehört und wusste auch, dass der gut ist. Ähnlich natürlich Khedira, kannte ich von Stuttgart. Aber Boateng ist mir da sehr positiv aufgefallen damals. Da gebe ich dir recht. Tja, aber jetzt fehlt mir tatsächlich der Spieler, dieser Spieler. Weißt du, eigentlich würde ich sagen, Schweinsteiger ist so ein Spieler, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, auch wenn ich jetzt Bayern-Zeiten dazu zähle, wann er das letzte Mal so ein Spieler war, der so ein Spiel rumreißen konnte. Er hatte so Spiele. Rumreißen. Er ist der Anführer, der Antreiber. Das hat er im Champions League-Finale. Das hat er schon gemacht. Er hat gefightet bis zum geht nicht mehr und ja, aber es überträgt sich nicht mehr so, wie es noch in der Hinrunde zum Beispiel war. Du sagst es, es überträgt sich nicht mehr so. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ja, Cassano hier, Schauspieler, Da liegt es auch ein bisschen daran, dass er einfach auch spielerisch nicht mehr so die Akzente setzen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja gut, er war lange verletzt. Lange verletzt. War lange und verletzt, natürlich. Ich denke auch, dass wenn du so schwer... Also ich denke erstmal, dass er zu früh zurückgekommen ist. Ganz einfach aus dem Druck, dass er Champions League spielen wollte. Und dann auch mit Hinblick auf die Nationalmannschaft. Könnte ich mir vorstellen. Und dann bist du vielleicht jetzt nur so bei 95%. Und selbst wenn er bei 98 wäre, sind es die 2%, die fehlen dann. Und also das Schweinsteiger, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, einer der schlechtesten bei den Deutschen, würde ich schon mal so sagen, und Özil auch, und dann hast du halt schon zwei ganz zentrale Spieler, die nicht so gut waren. Ja. Und die sollten es ja eigentlich sein. Die sollten ja den Unterschied machen. Ja, absolut. Aber, tja. Ja, ist halt nicht so. Ist halt nicht so. Nee, ist halt nicht so. Sieht sehr, sehr schlecht aus für die Deutschen. Da gucke ich auf meinen Zettel und tja. Und du siehst nichts. Es gibt wohl wieder keinen Sieg in einem Turnierspiel gegen die Italiener. Ja, ich sag dazu wirklich auch ein 2-0. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein 2-0 gedreht wird. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass das ein Spiel, was eigentlich in der ersten Halbzeit sehr, sehr deutlich nach pro irgendeine Mannschaft aussah, sich nochmal drehen kann. Und ja, man muss halt jetzt auf die Moral der Mannschaft hoffen. Weil das ist richtig. Sie können's. Schade, wenn die Deutschen nicht gewinnen sollten, habe ich noch eine kleine Nachricht für dich. In Berlin gibt es eine Bäckereikette. Das weiß ich. Wenn die Deutschen gewinnen, ihr Brot zum halben Preis. Ja, das weiß ich. Chris, aber die Hörer vielleicht nicht. Die Hörer wissen es vielleicht nicht, nee, aber tja, es sieht nicht danach aus, ne? Es sieht nicht nach einem Minusgeschäft bei dieser Bäckerei aus. Also du bist mir viel zu negativ. Ja, hast du tatsächlich kein Vertrauen in deine deutsche Nationalmannschaft? Man muss ja auch diesen Part eventuell einnehmen, so das Heel-Commentator, ne? Ne, der würde Deutschland jetzt runter machen ohne Ende. Aber das sehe ich, sehe es wie gesagt noch nicht so. Ich warte mal ab. Zweite Halbzeit würde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr auf drauf setzen, vielleicht dann auch das 3-0 zu kriegen, aber ich finde jetzt, zweite Halbzeit können sie ruhig gleich mal Gas geben und wenn sie halt dann das 3-0 nach 55 Minuten kriegen, dann ist halt so. Ja. Aber jetzt geht natürlich die Taktik nicht mehr auf, die ich vorhin mal genannt habe, dass man bis zur 70. Minute wartet. Das funktioniert ja, natürlich nicht. Ja, hast du recht. Das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Du musst jetzt ab der 50. 55. Minute musst du aufmachen, musst eventuell einen Sechser opfern. Wen opferst du? Schweinsteiger oder Khedira? Naja, er kann Khedira nicht rausnehmen. Der spielt das Turnier seines Lebens. Khedira auch ein Spieler, der auch Akzente setzen kann, kreative Momente hat. Und natürlich, ey, willst du einen Schweinsteiger auswechseln? Willst du die Galionsfigur nehmen? Nicht zur Halbzeit. Es ist eine Ansage. Nee, das wird nicht passieren. Den würde ich auch nicht rausnehmen. Den würde ich schon grundsätzlich nicht rausnehmen. Weil das ist halt Schweinsteiger, das ist halt einfach einer der wenigen Weltklasse-Spieler, die wir haben. Jetzt Ecke vielleicht mal, nix, wie immer. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Statistik drüber gibt, wie viele Ecken Deutschland eigentlich, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder reinrede, aber man sieht immer so eine Frau mit Sommersprossen, die wahnsinnig traurig ist und sich da einen abheult. Mein Gott, das ist halt nur Fußball. Ja, absolut. Ich trinke mal nebenbei ein bisschen Whisky. Machst du das? Tobi trinkt wahrscheinlich rum. Eigentlich war das unser Halbzeitprogramm, dass wir mit dem Tobi telefonieren und er uns seine aktuellen Eindrücke zum Spiel schildert, aber aktuell kann ich den Tobi nicht finden. Wie nicht finden? Naja, er ist nicht verfügbar im Internet, im weiten Internet. Sonst hätte ich natürlich das reingenommen. Jetzt ist auf jeden Fall mal Halbzeit, Chris, ganz Halbzeit. Kurz, dein Fazit, wie geht's weiter? Also die Deutschen müssen relativ früh in der zweiten Halbzeit aufmachen, es muss gewechselt werden, jetzt schon. Also ich bin dafür, dass wir Groß und Podolski rausnehmen, dafür Müller und Reus bringen. Da muss jetzt ein bisschen Kreativität rein, da muss ein bisschen Kampfgeist rein, da muss jetzt neuer Wille in die Mannschaft. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Okay, lassen wir uns überraschen. Wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Da ist er wieder und du siehst, wer sich bereit macht. Ja, Miro Klose und Marco Reus. So sieht's aus. Chris, wir haben gerade eben nochmal die schlimmen Bilder gesehen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, der Mario Balotelli, nee, es kommt erstmal nur Reus, der Mario Balotelli, da muss auf jemand aufpassen, dass er nicht von Vince McMahon verpflichtet wird. Genau. So, kann ich mir auch vorstellen. Ist, glaube ich, auch ein ganz guter Talker. Das müsste man mal drauf ankommen lassen. Aber Reus kommt für Podolski, so wie du es gefordert hast. Mhm. Sag bitte wieder, wann der Anpfiff ist, damit wir das wieder zuschneiden können. Okay. Spannung steigt jetzt, damit ihr auch wisst, wo wir ungefähr sind vom Streaming her. Und jetzt hast du gerade gesagt, also müsste es jetzt losgehen. Mario Klose wollte ich gerade schon sagen. Klose und Miroslav Gomez. Für wen ist Klose gekommen? Weiß ich gar nicht. Diese Halbzeitgeschichten gucke ich mir eh nicht gerne an. Aber ich muss nochmal sagen, man hat in der Halbzeit nochmal den Schuss von Khedira gesehen, den Buffon gehalten hat. Ja, und das war aber schon ein ordentliches Fund. Der hat den voll getroffen. Er ist für Gomez gekommen, Miro. Oh, das ist halt, naja, also. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ich meine, mit Gomez hast du halt einfach jemanden, der auch mal aus Scheiße ein Tor machen kann. Absolut. Aber gut, man hat jetzt, denke ich mal, genügend offensiv Kräfte auf dem Platz, so sagt sich wahrscheinlich der Herr Löw, und er kann ja noch reagieren. Er hat ja auf der Bank tatsächlich noch einen Götze sitzen und auch natürlich noch einen Schürrle, den du ja schon ein paar Mal gefordert hast. Oder einen Thomas Müller. Thomas Müller, aber den finde ich bis jetzt eher unglücklich bei der EM. Mhm. Ähnlich wie bei Bayern zum Schluss. Mhm. Das Tor scheint auch Thomas Müller damals im Champions-League-Finale nicht den erwünschten Rückenwind verliehen zu haben. Habe ich mir auch gewünscht. Hätte es wahrscheinlich gegeben, wenn es der Siegtreffer gewesen wäre. Erinnere mich nicht daran. Unfassbar. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier mal so ein Zeitfenster auf. Jedenfalls habe ich mir das überlegt. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn bis in den nächsten 15 Minuten nicht das 1:2 fällt, dann sage ich Adieu, Deutschland. Oder wollen wir doch schnell im Hotel anrufen? Ich weiß nicht so recht, ob der Zettel noch rechtzeitig ankommt. Das bezweifle ich noch ein bisschen. So, jetzt haben wir hier Toni Kroos über die Außenseite. Schweinsteiger verlagert das Spiel auf Jerome Boateng. Ja, aber das ist ja alles für den Arsch. Es ist dann doch irgendwie alles zu statisch und zu langsam. Nee, das Problem ist ganz einfach, du musst ja die Italiener da erstmal ein bisschen irgendwie ausspielen, oder? Einzelaktion. Jetzt kommt mal Reus. Einzelaktion. Marco Reus! Ja, und genau, einfach da mal schießen, ja, wenn's doof läuft, hält einer einen Fuß dazwischen, abgefälschter Ball. Eckball gibt es dann vielleicht oder doch irgendwie ins Tor. Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, einfach mal aufs Tor schießen. Ja, und das habe ich gerade eben sagen wollen. Du musst entweder mit einer Einzelaktion kommen oder mit so einem genialen Pass wie Andrea Pirlo den spielen kann. Weil Toni Kroos es versucht hat auf Gomez, wenn du dich erinnerst. Nee, erinnere ich mich gar nicht mehr. Okay. Das war nicht so einprägsam wie das Tor von Balotelli dann. Na, was ist da los? Ja, der hat einen Ball gegen den Kopf gekriegt. Gut, wie gesagt, das Problem für Deutschland ist einfach, dass Italien, also wenn sie nicht viel können, aber verteidigen, das können sie halt. Ja. Also für mich jetzt auch, wenn man schon mal die Geschichte ein bisschen weiter spinnen möchte, ist Italien für mich auch der ganz klare Favorit. Dann gegen Spanien. Ist ganz witzig, das wäre dann das zweite Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften bei dieser EM. Und ich sehe da ganz klar Italien im Vorteil. Ne? Das sehe ich ganz anders. Ich sehe die Spanier eindeutig im Vorteil. Ja, ich finde, dass die Spanier schön gemacht hier. Ja, aber ist halt auch wieder, wie gesagt, für den Arsch. Und ich glaube eher, dass diese Fouls, die da immer mal wieder so kommen von Italienern, den Deutschen viel, viel mehr schaden, als wenn es jetzt 0-0 stehen würde. Weil diese Fouls, diese Sticheleien, das ist alles, auch wenn es nicht viel ist, aber es ist Zeit. Jetzt mal Khedira. Setzt sie schön durch und da ist wieder Schürrle. Nee, Quatsch, Reus, aber das war dann schlecht abgelegt. Leblam? Ja, aber da ist schon wieder. Nein, das gibt es gar nicht! Ja. Den hat er doch so schön in diesem Turnier schon gemacht. War es gegen Holland? Ich glaube schon, ne? Ja, aber er trifft ja nur alle zwei Jahre. Von daher habe ich jetzt überhaupt gar keine Emotion verspürt. Unfassbar, unfassbar. Da muss er mehr draus machen. Ja, muss er, ganz klar. Den muss er machen. Also ist die Abwehr heute schuld, Mensch. Zwei Abwehrschnitzer, sag ich jetzt mal. Einer mehr, einer weniger. Und jetzt in Abwehrspiele mit der ganz, ganz wichtigen Chance zum 2:1. Ja. Und hat sie nicht gemacht. Und ich bleib dabei. Also jetzt haben sie noch 10 Minuten. Und in der Zeit muss dieses 2:1 fallen. Und ja. Ansonsten, Italien kann dir den Zahn ziehen, ohne gefährlich zu sein. Einfach nur durch dieses konsequent gute Verteidigen. Und erinnere dich mal, vorhin in der ersten Halbzeit ging es ähnlich los. Deutschland mit 2-3 guten Chancen und dann haben die Italiener halt ganz einfach mal. Also ich bin auch völlig und jetzt kommt der Konter. Ich bin völlig konsterniert von deiner Performance heute. Warum machst du denn heute einen so auf Fachmann? Weil ich einer bin. Du hast es bei Talk of Personality schon versucht und es mit Ansätzen auch geschafft, aber auch die Hörer waren, glaube ich, ein bisschen schockiert. Und hier, Sami Khedira, großartige Situation. Jetzt 3-2, 3-3 jetzt. Reus, das ist halt dann, das Konflikt. Unterscheidet, aber guck mal, Christa, genau das unterscheidet letzten Endes ja auch die Italiener vielleicht von den Deutschen, dass, wenn es so eine Chance gibt, kommen sie zumindest mal zum Abschluss, die Italiener, und in der Regel ist der auch noch gefährlich. Boateng mit dem Einwurf. Denk an Lisa. Oder an Lisa? Gina Lisa. Ach, an Gina Lisa, ich wollte gerade sagen. Ex-Freunde nennen sie nur Lisa. Ach so. Tja, ansonsten, wer könnte den Jungs da mal jetzt irgendwie einen Marsch blasen? Ist die gute Frage, große Frage. Lena Meyer-Gerke oder wie der heißt, mit Sicherheit. Die denke ich ja schon. Jetzt vielleicht mal Klose. Ja. Die Italiener sind schon stark. Die sind schon stark, die machen das sehr abgeklärt, so sehr souverän und na gut. Und diese Spielchen, die sie ab und zu dann mal loslassen, das sind so ganz kleine Gesten, die dir halt einfach zeigen, ihr könnt uns heute nichts. Also ich weiß auch nicht. Es sieht wirklich danach aus, als hätte die Italiener, als hätte John Laurinaitis diesen Immunvertrag von The Big Show an die ganzen italienischen Fußballer ausgeschrieben. Oh. Also es sieht wirklich so aus, als könnte man den Italienern heute nicht wehtun. Guck dir das mal an. Zwei Mann direkt jetzt bei Toni Kroos, der wirklich große, lange Wege geht und jetzt die Kontersituation. Ja, genau, das ist das Problem. Er geht lange Wege und von denen sind 80% unnötig. Mesut Özil jetzt. Weil sie nichts einbringen. So, und jetzt siehst du wieder bei Özil, findet keine Anspielstation. Lahm, das war okay. Rechts außen. Ja, ist schon vorbei, die Chance. Und da fehlt dann die Schnelligkeit im Spiel. Das merkt man aber in allen Spielen bis jetzt von Deutschland, dass einfach die Schnelligkeit fehlt. Das hatten wir aber vorher, das hatten wir in der Quali, wo wir alle Spiele wirklich gewonnen haben. Das hat man dann erst so vermissen lassen gegen das Frankreich-Spiel, wo wir 2-1 verloren haben und dann gegen das unglückliche Schweiz-Spiel und dann gegen dieses mäßige Israel-Spiel. Das waren drei Spiele hintereinander, die wirklich nicht berauschend waren. Ja, man kann fast sagen, es ist ein relativ schlechter Zeitpunkt, den sich da Jogi Löw ausgesucht hat, um irgendwie nach dieser großartigen Serie von 15 Pflichtspielen jetzt mal irgendwie eine kleine Durststrecke einzulegen. Also war übrigens gerade auch eine ganz ganz wichtige Aktion gerade von Özil, der den Ball mit der Hacke versucht im Spiel zu halten. Das gelingt ihm wahrscheinlich in 99 von 100 Versuchen und diesmal rollt der Ball dann, trotz dass er ihn trifft mit der Hacke, ins Aus. Das ist ja wirklich, das ganze Spiel der Deutschen ist sehr unglücklich. Man hat es in den ersten Minuten gesehen, als es diese zwei großen Situationen gab, es war wirklich sehr unglücklich. Und ein geschenkter Elfer jetzt oder halt einfach ein Duseltor, das bräuchten sie mal. Das bräuchten sie jetzt mal, aber manchmal soll es einfach nicht sein. Wir malen ja jetzt wirklich schon den Manu an die Wand. Du bist ja noch der Positivere von ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass Deutschland, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in der ersten Halbzeit hier nicht das schlechtere Team, vielleicht jetzt aktuell schon, aber sie haben definitiv die Möglichkeiten dazu. Aber ich glaube, dass einfach dieses 2-0, das lähmt dich derartig. Es ist ein langes Turnier, es ist eine lange Saison und das ist natürlich besonders schmerzvoll, wenn du 2-0 hinten liegst gegen Italien. Ja. Und ich glaube, genau das ist aktuell das Problem und jetzt bräuchtest du 2-3 Spieler, die das irgendwie abschütteln können. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wer ist das? Ein Reus ist ein Kandidat, der hat auch jetzt wieder einen Ball, aber Reus alleine wird es nicht richten. Nee. Und das und mit sowas, was Klose hier gerade wieder fabriziert hat, ja, mit solchen Versuchen einen Elfmeter zu schinden, das bringt alles nichts. Das wirkt schon so ein bisschen verzweifelt, ne? Ja, weil du in einem Moment, wo du dann vielleicht wirklich einen Elfmeter bekommen müsstest, der Schiedsrichter eher skeptisch ist. Deswegen spiel das Ding durch, versuch irgendwas und wenn es wirklich der Ball an die Eckfahne rausgeht bei einem Schuss, ist immer noch mehr als so ein Quatsch. So, jetzt. Özil! Sami Khedira muss ablegen! Ja, und das, weißt du, was ich meine, ja? Das ist, mehr muss man nicht sagen. Das hat mein ganzer Monolog von den letzten 5 Minuten hat hier diese 10 Sekunden, diese Szene, das war buchstäblich symptomatisch. Dafür. Symptomatisch für das heutige Spiel. Sehr unglücklich. Es soll einfach nicht sein, wie es aussieht. Und ach, da muss dann Sammy auch mal den Ball treffen. Hm. Ah. Na gut, die Stimmung ist wieder da. Sie feuern die Mannschaft an. Ist auch die letzte Chance. Jetzt muss der 12. Mann ran. Jetzt muss das Volk, das deutsche Volk, muss seine Energie bündeln und nach Warschau schicken. Ah, es sieht nicht gut aus. Ricky. Ja, ich war... Die erste Live-Übertragung. Die erste Live-Übertragung eines Fußballspiels bei 4 Ecken, 2 Elfer. Wirklich schon so eine... Der erste Podcast von so einer Geschichte muss immer scheiße sein. Das ist ganz wichtig. Oh, das war ein ganz grober Schnitzer von Schweinsteiger, den er in jedem Spiel drin hat. Aber sowas darf dir nicht passieren. Hast du diesen Rückpass gesehen? Nee, da gelingt auch wirklich nicht viel. Also Schweinsteiger, ich muss ganz ehrlich sagen, ist für mich so langsam aber sicher fällig hier. Untragbar meinst du? Untragbar. Nee, ich will nicht sagen untragbar. Aber manchmal muss man vielleicht auch sagen, gut, schützt dich vor dir selber. Weil er strahlt auch wirklich nicht diese Sicherheit aus, die wir brauchen. Jetzt vielleicht wieder versucht er da, warum läuft er nicht einfach durch? Dann trifft er nämlich wirklich, dann wird er wirklich getroffen. Wenn er einfach durchläuft, wird er wirklich getroffen. Jetzt achte mal drauf, jetzt kommt er von der Seite, jetzt legt er sich schon hin und lauf doch einfach weiter. Dann wirst du wirklich getroffen und es gibt einen Elfmeter. Was war jetzt los? Ich weiß auch nicht. Ach so, ein Wechsel, okay. Ah, ein lustiger Spieler kommt, der sich die Arme, guck, schau mal an, der hat sich beide Arme bemalt. Ja. Aus Langeweile wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich bis jetzt noch kein Spiel bei dieser EM gemacht haben. Vielleicht kannst du dich bei dem mal melden, bei der 24-Stunden-Show, denn da soll ja auch einiges anstehen, ne? Ich brauche einen Tätowierer, ja. Einen Tätowierer, der mich vor Ort tätowiert, um mir das Cult of Personality-Logo auf den Rücken zu machen. Tja, mal wieder eine Ecke, die nichts bringt. Und das ist halt auch, ich weiß nicht, wie viele Ecken Deutschland mittlerweile hat. Gegen Portugal hatten sie, glaube ich, 110 oder so. Und es passiert wirklich nie was nach einer Ecke. Und das ist zum Beispiel was, das kann man trainieren. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ah. Das ist nicht mal gefährlich. Was sagt eigentlich deine Frau zu deinem Tattoo-Wunsch? Ja, ich ziehe ein T-Shirt drüber. So. Ja. Na gut, haben wir das auch geklärt. Bonucci hier im Bild. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt von den Italienern. Howard Webb übrigens, der Mann mit der Tafel, der englische Schiedsrichter, den mag ich ja, den guten den mag Howard ich auch, Webb. Ja, Howard Webb mag ich auch. Den finde ich sehr sympathisch. Und mein Lieblingsitaliener geht vom Platz. Der könnte auch bei den Sopranos mitspielen. Der könnte absolut auch bei den Sopranos mitspielen, so als kleiner Gehilfe von Pauli oder so. Absolut. Guter Mann, unfassbarer Antisympath, finde ich gut. Nee, ich mag ihn, tatsächlich. Die Sopranos ist jetzt auch... deine Lieblingsserie mit? Ja, und mir ist was aufgefallen. Ich bin jetzt bei Folge 4 oder 5, ich weiß es gar nicht genau. Und weißt du, was mir da aufgefallen ist? Jetzt haut's raus, ja. Die gute Meadow wird ja immer erwachsenerer. Gute Meadow wird auch immer attraktiver, und ja. Jetzt halt dich fest und ich... Warte mal ganz kurz, weil jetzt kurz das 1-2 fällt. Okay. Ja, okay. Die gute Meadow sieht aber sowas von haargenau aus wie eine Ex-Freundin von mir. Echt? Es ist wirklich die 1:1 Kopie in der 4. oder 5. Folge der ersten Staffel. Das ja. Sieht die wirklich, das ist unglaublich. Also das ist wirklich eine Ähnlichkeit. Man kann es nur noch mit Zwillinghaftigkeit eigentlich jetzt kommt das Bier. Halber Liter Bier, da geht's bei mir drunter und drüber. Aber jetzt Boateng, Mensch, Chris. Mensch, Ricky, ja, ich möchte auch viel lieber über die Sopranos reden. Nee, ganz genau. Das dürfen wir nicht, nein. Doch, nein, ich muss es noch kurz loswerden. Okay. Und dann sitze ich gestern da und denk mir so, Alter, das sieht original aus wie die Christa. Es war eine Ungarin, die hieß Christa. Mhm. War damals 19 Jahre alt. Muss ich mal gucken, ob hier noch das Schlafzimmer offen ist. Und nee, also das muss man tatsächlich sagen. Das sieht tatsächlich genau so aus. Ja. Also wer mal wissen will, wie meine Ex-Freundin aussah, holt sich die Sopranos erste Staffel, guckt sich Folge 4 an oder so, wo sie halt... Aber nicht wegen der guten Meadow sind die Sopranos eine Empfehlung wert, oder? Nee, die sind absolut eine Empfehlung wert. Obwohl ich ja tatsächlich, ich habe mir heute wieder 2 Folgen auch nochmal auf Deutsch angeguckt, die ich mir gestern auf Englisch angeschaut habe, muss ich wieder sagen, ich bin einfach Fan von der englischen Ausführung. Weiß ich auch nicht, warum. Sehr schön. Vor allen Dingen die Psychotherapeutin, die beeindruckt mich unglaublich im englischen Original. Hast du jetzt endlich Silvio Dante entdeckt? Ja, absolut. Ist der Junge großartig? Ja, der ist großartig. Balotelli wieder. Chris, wir müssen kurz den Atem anhalten. Bahnrapper Silvio Dante, ist er einer der besten Seriencharakter aller Zeiten? Das ist doch der Typ, der in der 2. Folge dann dasteht und den El Pacino nachmacht, oder? Genau. Ja, dann haben sie super. Mich wieder reingezogen. Ja, der ist super. Der ist gut. Fällt mir, aber überhaupt, der komplette Cast ist großartig. Das ist fantastisch. auch heute habe ich, weil wir ja gestern darüber gesprochen haben, der Krebs hat, ja, Mickey, weißt du? Ja. Ja, da habe ich auch mal drauf geachtet und der ist ja so in dieser Rolle des Schlichters dann auch ab und zu mal tätig gewesen und das passt einfach auch wieder so haarscharf. Also es ist... Also du wirst noch einen unfassbaren Hass nicht nur gegen die Mutter haben, die ist auch irgendwann richtig nervig, sondern auch gegen Junior. Habe ich übrigens schon, tatsächlich gegen beide. Junior ist eine unfassbare Figur später in den folgenden Staffeln. Also du wirst einen unfassbaren Hass gegen ihn haben. Aber das sind jetzt schon die zwei, die ich am wenigsten mag. Die Mutter und Junior? Ja. Ja. Ich liebe Tony Soprano. Das ist ein Mann. Unfassbar guter Typ. Und seine Frau finde ich auch großartig. Genau, die Frau aus Nurse Jackie, ne, die ja jetzt ihre eigene Serie bekommen hat, die auch gar nicht so schlecht sein soll. Meine Freundin hat die erste Staffel gesehen und ist gerade bei der zweiten dabei. Soll auch sehr gut sein. Chris, lass uns mal wieder zum Eingemachten hier zurückkommen. Zum Reingemachten, wenn wir jetzt bei einem anderen Podcast wären. jetzt gibt's eine Freistoßchance. Ich würde mal sagen, ist an sich eine gute Position. Ich sehe aber schon, Schweinsteiger macht sich bereit. Und Reus wird auch eingeblendet. Wer soll schießen? Also ich würde Toni Kroos schießen lassen. Ich bin gespannt, wer schießt. Es sieht so nach Groß aus, aber es ist, also bitte nicht Özil. Nee, der Özil, der macht heute kein Tor mehr. Toni Kroos wird schießen. So. Sieht es nach Reus aus? Ich tippe auf Schweinsteiger und habe leider die Befürchtung, dass der Ball sich in den Warschauer Nachthimmel heben wird. Reus! Oh, die Latte! So Leute, ab jetzt würde ich behaupten, vergiss es. Red Munich. Ah, da war er noch dran, der Gigi. Der war noch dran. Der wäre reingegangen. Der Typ ist Weltklasse. Da wäre der Ball noch reingegangen. Gigi Buffon, einfach unfassbare Weltklasse. Die Deutschen drücken jetzt. Die Deutschen drücken noch 30 Minuten. Noch 30 Minuten. Oh! Schweinsteiger. Ja, Schweinsteiger, der kriegt nichts zustande. Nichts, null. Legen nach links ab. Da steht, also, ich weiß gar nicht, wer da steht. Reus oder, nee, Groß. Warum spielt er den Ball nach vorne, wo ein Italiener steht? Wir müssen über kurz oder lang, glaube ich, einen Sechser opfern. Ja, ich denke auch, dass Löw sich das jetzt noch 10 Minuten anguckt und dann wird er, wen wird er denn dann bringen? Was denkst du? Ich denke mal, es wird ein Müller sein. Also ist der Buffon großartig? Also mal ganz ehrlich, ich liebe diesen Typen. Aber auch die Darren Young Gedächtnisspange im Haar, das gibt, glaube ich, auch noch die extra Portion Power. Ist für mich mein MVP der Woche. Gigi Buffon? Ja, absolut. Ist das auch ein Typ für All World Promotion? Das wäre für mich der Typ, der bei Raw 1000 als General Manager präsentiert werden könnte. Und zwar mit einem Messer an Vince McMahons Hals wird er vorgestellt. Und kommt vorgefahren mit einem mit einer S-Klasse. Der Deutsche geht, Chris. Der Deutsche geht. Montolivio, oder wie hieß er? Ja, Olive. Und Motta wird kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Montolivio. Thiago Motta kommt, ein erfahrener Mann. Ja. Auch defensiv stark. Und weißt du, wen ich wirklich sehr vermisse bei den Italienern? Ich habe ihn immer geliebt. Ist natürlich Spieler der WM 2006. Spieler der EM 2006? WM 2006. Puh, sag's mir. Ja, italienischer Abwehrspieler. Nesta? Cassano hat dort gespielt. Nee, den meine ich nicht. Wie heißt denn der jetzt? Ist dann zu Madrid gegangen? Von Nesta. Wer? Du meinst Nesta? Nein, sag mal, sind wir jetzt bescheuert oder was? Ich mit C. Ich komme nicht auf den Namen. Ja, ich weiß. Die ganzen Hörer werden jetzt denken, oh mein Gott. Hat davor lange Haare gehabt, sich dann die Haare abgeschnitten. Eine der größten Juve-Spieler überhaupt. Claudio Castagnoli, genau. Ich komme nicht mehr auf den Namen, glaubst du das? Ich auch nicht. Ne, einigen wir uns auf Claudio Castagnoli. Genau. Lass mal wieder auf den Screen gucken. Ja, lieber nicht. Ja, die Italiener machen das unfassbar abgeklärt. Unfassbar abgeklärt. Ja, die haben jetzt aber auch schon schweinemäßig Glück gehabt ein paar Mal, muss man dazu sagen. Da war nicht viel mit abgeklärt, sondern einfach Dusel. Aber das ist dann letzten Endes das Entscheidende vielleicht. Da hat man gerade den Dortmunder Ilkay Gündogan gesehen. Da machen wir keine Angst. Eine Option, aber da müsste man auf jeden Fall einen Sechser für streichen. Ach, es. Er hätte definitiv nicht so viel Zeit wie bei Dortmund, sich in die Mannschaft zu spielen. Also von daher würde ich davon absehen, ihn zu bringen. Nach der Hinrunde gespielt. Lass jemanden bringen. Ich würde wirklich jemanden völlig unbeschwerten, der Stimmung über die Außen machen kann. Dann musst du Mario Götze bringen. Ich würde Schürrle bringen, vielleicht auch. Schürrle, Götze, Schürrle hat einen Schuss. Kann aus der zweiten Reihe schießen. Und dann ist wieder der Punkt, warum ich ein bisschen skeptisch bin, dass da keine zweiter Stürmer steht. Mhm. Weißt du, weil Klose ist halt nicht der sich jetzt nur da vorne im Strafraum rumtreibt. Und das ist so eine typische Situation. Ein Schürrle schießt, Abpraller, und dann steht ein Gomez da. Also ich glaube, man kann jetzt hier festhalten an der 65. Minute, dass es nicht danach aussieht, als würde die deutsche Mannschaft jetzt das 2-1 machen und danach direkt das 2-2 nachlegen. Also es sieht alles nicht so optimistisch aus. Wir wissen aber natürlich auch, wie gesagt, es kann viel passieren im Fußball. Gerade als Bayern-Fan weiß man das ganz gut. Und ich sag mal so, wenn sie ein Tor machen, ist egal, wann sie das Tor machen, immer noch alles möglich. Aber es gibt so Spiele, da spürst du einfach, die können jetzt hier 3 Wochen noch spielen. Und die genau. Und das machen. Ist so eins, glaube ich. Ne? Es wirkt absolut so. Aber natürlich umso befreiender würde so ein 1-2 sein. Also wenn es jetzt dann fallen würde, könnte das natürlich sein, dass das wahnsinnige Kräfte freisetzt. Und dann wird bei den Italienern nämlich tatsächlich wieder dieses Viertelfinale eine Rolle spielen. Weil jetzt aktuell können sie sich natürlich fast schon ausruhen. Sie warten, lassen die Deutschen kommen. Sie spielen einen lockeren Ball, sind relativ zuversichtlich, dass sie das schaffen. Aber wenn es dann tatsächlich mal darum geht, jetzt hier noch ein 1-2 zu halten. Ja. Tja. Ja, Ricky, also man muss da jetzt auch mal... Tja, was willst du da noch großartig sagen? Ich kann sagen, dass ich einen Tobi angerufen habe und ihn gefragt habe, ob er irgendwie ein kurzes Statement abgeben kann. Und das wollte er nicht. Wollte er nicht. Was drauf meinst du? Ja, es stellt er sich manchmal an, weißt du, dann will er wieder nicht mit mir sprechen, weil, klar. Okay, das ist das. Warte mal. Oh, nee. Weil er dann natürlich auch immer noch andere Sachen vom Duschen her und so im Kopf hat und dann sich da benachteiligt fühlt und ja, klar, lässt das mich auf die Seite spülen. Abschießen lassen dürfen wir uns jetzt hier nicht, das wäre auch nicht gerecht. Also ja, aber ich gehe lieber mit 4-0 nach Hause, als wie, ja, dass ich mir vorwerfen lassen muss, dass also so wie die Dänen zum Beispiel, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Tolles Turnier gespielt und also wirklich abschießen lassen müssen wir uns jetzt wirklich nicht. Also habe ich kein Problem damit, interessiert keine Sau. Die sollen ruhig aufmachen und dann geht halt noch einer rein. Ne? Was ist denn daran so schlimm? Ja, zum Glück gibt es ja kein Spiel um Platz 3, das ist ja schon mal sehr, sehr wichtig, weil die habe ich immer gehasst. Die gibt es ja, glaube ich, nur bei einer WM. Genau. So müssen wir uns jetzt nicht ein Spiel nochmal erneut gegen Es gab ein schönes Spiel um Platz 3 und das war das in Stuttgart bei der WM 2006. Genau, also das wäre dann auch wieder jetzt der Fall gewesen gegen Portugal. Und nochmal so ein Spiel, das kann ich mir echt nicht geben. Nein, mir ging es darum... Ich jetzt mit den ersten Krämpfen. Mir ging es darum, dass das Spiel nicht schön war, weil Deutschland es gewonnen hat, sondern weil das halt einfach nach diesem wirklich scheiß Moment mit dem Ausscheiden gegen Italien so wichtig war, dass die Deutschen sich nochmal präsentieren konnten, abgefeiert werden konnten und die WM mit einem eher positiven Gefühl abgeschlossen wurde. Weißt du, so jetzt hier bei der Euro werden die nach Hause fahren und werden wahnsinnig enttäuscht sein, weil es halt wieder nicht gereicht hat. Und ja, mit Hinblick auf die WM 2014 dann in Brasilien wird es natürlich für den einen oder anderen Spieler schon eng und enger. Ich rede jetzt hier gerade von einem Klose, der wird kein großes Turnier mehr spielen, glaube ich. Nee, vielleicht kommt er noch zur WM. Und wenn man sich... Eng. Aber wir wissen ja alle, in 6 Jahren, nee Quatsch, in 8 Jahren, da wissen wir ja, da kommt der Fußball nach Hause, ins Mutterland, zu den Wurzeln, in die Wüste. Was sagst du dazu? 2020 in Dubai, ne? Nee, in Katar. In Katar. Ja. Keine Ahnung, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist doch großartig. Ja, mich interessiert das sowieso nicht, ich muss ja da nicht hin. Kann man das jetzt schon abklären, dass wir das Eröffnungsspiel dann kommentieren? Wenn es nicht mitten in der Nacht ist. Und der nimmt Balotelli raus, oder? Nimmt er ihn raus? Nee. Doch? Doch. Tatsächlich. Oh, der ist sauer. Ich glaube, der ist sauer. Antonio Di Natale, ja. Der das 1-0 gegen Spanien geschossen hat. Ein Mann, der immer ein Tor machen kann. Achte mal auf Balotelli. Genau der richtige Spieler, um da nochmal die notwendigen Nadelstiche gegen die deutsche Abwehr zu setzen. Das wird spannend. Es wird immer spannender, die Zeit läuft ab. Nur 20 Minuten zu gehen. Ricky, langsam wird's dünn. Balotelli ist wirklich, der kotzt sich tierisch an. Aber der Trainer macht für mich genau das Richtige. Er braucht hier jetzt aktuell überhaupt nicht noch auf ein 3-0 spielen oder so, sondern er braucht einen fitten Mann, der auch mal Wege zurücklegen kann. Hier kommt es nicht drauf an, jetzt einen Hattrick zu machen und Spieler des Turniers zu werden oder sonst irgendwas. Das ist alles egal. Und da muss sich Balotelli auch in Dienste der Mannschaft stellen, finde ich. Und das ist der ideale Wechsel. Die machen alles, es läuft alles für die Italiener. Alles. Ja, sie machen es aber auch gut. Also es ist kein Zufall oder die sind einfach den Ticken besser, obwohl Deutschland wirklich kämpft, hat man ja auch wieder gesehen. Groß, der auch wirklich ein gutes Spiel macht, kann man nicht anders sagen. Er hat berechtigt die Klappe aufgemacht, macht ein gutes Spiel, ein engagiertes Spiel. Mit sehe ich nicht so. Starken Schuss. Sehe ich nicht so. Sehe ich absolut nicht so. Weil Groß für mich aus dem Mittelfeld heraus auch keine Chancen kreiert und daran mangelt es halt. Er hat einige starke Pässe gespielt und auch den guten Schuss da gezeigt gegen Buffon. Also ich habe tatsächlich jetzt hier, du meinst den Freistoß. Nein. Ich meine diesen, wo er nach links in die Mitte gezogen ist und dann einmal richtig abgeledert hat. Er bringt Müller. Mal gucken, für wen. Okay, er opfert einen Abwehrspieler. Ja, muss er machen. Jetzt spielen wir mit einer Dreier-Abwehrkette. Oh mein Gott. Ja gut, aber was willst du denn jetzt anders machen? Naja, einen Sechser opfern. Ja, aber das würde ich auch nicht machen. Die sind stärker als ein Boateng. Ich meine, du musst doch hinten jetzt nicht drauf achten, dass du keinen 3-0 kriegst. Das ist doch sowas von scheißegal. Ich würde sogar noch den Bartstuber mit vorschicken, weil der Kopfball gefährlich ist. Wen interessiert das denn, ob die jetzt noch ein Tor kriegen? Die haben noch genau 19 Minuten für zwei Tore gegen eine der besten Abwehrreihen, ich würde fast schon sagen, der Welt. Okay, wir spielen jetzt echt mit einer Dreier-Abwehrkette. Ja, ich denke auch, dass Schweinsteiger und Groß, die werden jetzt offensiver werden. Lahm spielt ja jetzt auch schon fast einen Flügelspieler. Also, gab es auch nochmal den Zusammenstoß. Ich bin auf Thomas Müller tatsächlich jetzt gespannt. Ja. Ob er nochmal Akzente bringen kann. Ich hätte mir tatsächlich einen Schürrle oder auch einen Götze eher erhofft. Erhofft natürlich nicht erhofft. Ich hätte mir auch eher einen Schürrle erhofft, obwohl er mich beim Griechenland-Spiel sehr enttäuscht hat. Naja. Ja. Es macht sich so ein bisschen panikbreit, wenn du mal in die Gesichter schaust, der Spieler. Das soll heute einfach nicht sein, ne? Ich glaube, Panik haben die nicht mehr. Ich glaube, die wissen schon ganz genau, was Sache ist. Boah. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die jetzt hier noch großartig Panik haben. Ich glaube wirklich, die wissen ganz genau, was Sache ist. Ich glaube, das spürst du auch als Spieler. Ja, das spürst du natürlich auch. Sie sind ja nicht dumm. Also einige schon, aber jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch für Italien im Finale. Weil diesen Drecks-Spaniern gönne ich einfach diesen dritten Titel in Folge einfach überhaupt nicht. Und wer uns besiegt hat und wer uns auch zu Recht besiegt hat, da bin ich ja noch der Meinung, sollte dann das Turnier auch gewinnen. Wisst ihr, da sehe ich auch wieder anders. Da bin ich nämlich völlig für Spanien. Du bist für Spanien? Nee, bin ich überhaupt nicht. Ich liebe ja Fernando Torres. Und ja, der aber im Darkroom. Auch, klar, mit dem würde ich schon rumgehen. Großer Fehler von Manu Neuer, um Gottes Willen. Ja, mein Gott, scheiß drauf. Also sowas interessiert mir jetzt alles nicht mehr. Was mich viel mehr ärgert, ist, dass nach dieser großen Chance durch den Freistoß wirklich nichts mehr kam. Das ist dann halt im Endeffekt zu wenig. Und auch wie in der ersten Halbzeit waren es am Anfang 20, 25 gute Minuten und dann hat man vergessen, irgendwie wieder weiter aufs Tempo zu drücken, weil natürlich hätte man heute übers Tempo gehen können. Aber es ist zu wenig einfach. Jetzt mal bei rechts, Bastian Schweinsteiger. Treibt den Ball nach vorne. Müller, jetzt wollen wir mal sehen. Schöner Pass auf Sami Khedira, über den rechten Flügel. Ja, aber in der Mitte ist schon wieder alles dicht. Da fehlt dann ein zweiter Stürmer, der da noch ein bisschen für Trouble sorgt. Siehst du jetzt, wenn du jetzt mal guckst? Ja gut, jetzt kommt noch, wer ist es mit der 13? Philipp Lahm. Hinten ist Lahm. Ja. Es sieht nicht gut aus. Nein, absolut nicht. Noch 16 Minuten plus Nachspielzeit sind wir vielleicht bei 18 Minuten, 19 Minuten höchstens. Ich glaube, mehr als 3 Minuten werden definitiv nicht nachgespielt. So unfair war das Spiel nicht generell. Eine faire Partie, ne? Es gab natürlich die Nicklichkeiten, die es einfach bei Italien gegen Deutschland geben muss, aber. Ich fand es eine sehr faire Partie. Foul, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich fand das insgesamt eine sehr faire Partie. Ich habe auch keine, sowas ist mir eigentlich auch immer scheißegal, ob es fair war oder nicht. Das ist mir alles immer völlig Latte. Ich finde, eine Mannschaft muss sich so präsentieren, dass du das Gefühl hast, sie haben alles gegeben. Das habe ich bei Deutschland gehabt. Mehr scheint nicht drin gewesen zu sein. Und dann passt das für mich. Mein Gott, dann war halt eine andere Mannschaft besser. Ich fand jetzt nicht, dass die hier das schlechteste Spiel des Jahres abgeliefert haben. Es fehlt tatsächlich die Kreativität aus meiner Sicht aus dem Mittelfeld heraus. Chancen kreieren, Unberechenbarkeit fehlt. Boah. Naja, gut. Ja, und da fehlt's für mich. Also Deutschland ist dann doch teilweise ein bisschen zu ausrechenbar gewesen bei der EM insgesamt. Er hat wirklich alles richtig gemacht mit dem Material, was er zur Verfügung hat. Und ja, es kommt ja dann noch das große Nachspiel für die Italiener wegen dem großen Wettskandal, ne? Ja, das sind sie ja gewohnt. Man weiß ja immer, nach einem Skandal gibt es einen Titel und sieht wohl auch stark danach aus. Ja, haben sie sich wieder gesund gestoßen sozusagen, die Italiener. Ja, aber ist, wie gesagt, sie haben's clever gemacht und die haben auch nicht so destruktiv gespielt wie zum Beispiel Chelsea. Du siehst es jetzt auch über Müller, er versucht es jetzt schon mit den langen Bällen und... Nee, vor allen Dingen sehe ich bei Müller, dass der gerade seit 2 Minuten spielt und es mit solchen Bällen versucht. Ja. Da kann ich doch mal einen Antritt wagen. Ja, das sind jetzt ja auch nicht die allerjüngsten, die Italiener. Und weißt du, das sind so Momente, ich meine, du kriegst jetzt hier die Chance, wirst eingewechselt, bist fit, dann versuch halt was. Mehr als dass er dir den Ball abnimmt, kann nicht passieren. Es wird dir nie jemand böse sein. Also, aber das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Es fehlt die Kreativität, es ist ausrechenbar und diese ganze Jogi Löw-Ära jetzt ähnelt schon fast der portugiesischen goldenen Generation um 2004, um Deco, Luis Figo. Figo und Co. Es ähnelt schon stark, ne? Mit dem man mich ja oft verwechselt. In allen Bereichen sehr gut besetzt. Aber es fehlt der große Titel. Es fehlt der große Titel. Ja, und auch die Portugiesen hatten ja ihre große Chance 2004. Genau. Ähnlich wie Deutschland finde ich eigentlich auch 2010 bei der WM für mich aus meiner Sicht dran war. Und dann ja, die Eier nicht gehabt hat, gegen Spanien ihren Ball weiterzuspielen. Ecke von Özil und absolut wieder nichts draus gemacht. Ja, aber es war die gefährlichste Ecke des gesamten Turniers der deutschen Mannschaft. Ja, weil der Ball ging nämlich nur 18 Meter übers Tor. Nee, weil überhaupt mal ein deutscher Spieler erreicht wurde. Nee, also das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, durch. Das Ding ist durch, ja. Mario Balotelli regt sich noch auf. Naja, die Figur des Spiels, absolut. Ja, und wurde endlich mal dem gerecht, was der Ruf immer verlauten ließ, weil ich habe ja persönlich jetzt noch nicht, ich habe ihn nicht bei Manchester City verfolgt oder so, aber man hat ja denken können, da kommt eine Art neues Wunderkind und das ist mir bis zum heutigen Tag noch nicht aufgefallen. Nein, er ist definitiv nicht das Wunderkind, als dass er sich selbst sieht. Er sieht sich selbst ja als den größten Fußball Newcomer, Upcoming Star der Welt. Und nee, das hast du auch bei Man City über die Saison nur aufblitzen sehen. Du hast es oft gesehen. Es gab ja dieses grandiose Ligafinale in England. Man United gegen Man City. City am vorletzten Spieltag hat United noch eingeholt durch Mario Balotelli und Edin Dzeko. Also, er ist wahrscheinlich der Mann für die großen Tore. Und jetzt nochmal der Konter der Italiener. Die Einwechslung von Müller kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da rutscht er weg. Umso länger ich diesen Müller auf dem Platz sehe, kann ich die Einwechslung nicht nachvollziehen. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich hätte tatsächlich den Götze oder den Schürrle gebracht. Der Mann der WM 2010, ne? Der Mann mit dem goldenen Schuh, der Torschützenkönig. Ein starker Pass. Und der Newcomer des Turniers, gleich mit 2 Trophäen ausgewählt, Thomas Müller, in diesem Turnier 2012 bei der EM, eine absolute Randfigur, oder Ricky? Ja, aber das war ja schon bei Bayern so. Ich glaube, dass der einfach, wie es halt oft so ist, du hast halt so ein Jahr, wo da gehst du durch die Decke und dann fällst du erstmal wieder in so ein kleines Tief. Man muss ja mal sehen, du brauchst ja eine gewisse Grundspannung, um so ein Level zu spielen, denke ich einfach mal. Und der wird viel verloren haben von seiner Leichtigkeit und er wird natürlich auch wieder ganz anders von den Abwehrspielern mittlerweile behandelt, als wie es noch 2010 der Fall war. Ja, darfst ja nicht vergessen. Und ich jetzt gib ihm halt mal so ein Jahr oder vielleicht auch 2 und ich glaube schon, der kann schon spielen. Vielleicht aber auch mal der Wechsel. Der AC Inter Mailand ist an Thomas Müller dran. Vielleicht wäre da jetzt auch mal ein Wechsel aus dem behüteten München ratsam. Ja, auch da muss ich sagen, was willst du in Italien? Leere Stadien. Na, Ricky, sei doch nicht eher. Nee, es ist so, es ist ja kein Fußball, den du spielen willst in Italien. Das ist ja nicht so, dass da die Post abgeht oder so. Inter Mailand ist schon geil so, die bekommen ein Stadion und... Da würde ich persönlich ja, warte mal, da würde ich jetzt eine mittelklassige englische Mannschaft vorziehen. Naja, nee, würde ich jetzt nicht, aber... Mit Inter Mailand hast du auf jeden Fall die Chance, Champions League zu gewinnen. Können wir mal so sagen. Ich weiß nicht. Naja, sie sind 2010 gegen München verdient Champions League-Sieger geworden. Ich finde, dann kann man schon sagen... Übrigens ein ähnliches Spiel wie heute. Der für mich persönlich der Favorit Deutschland, in entscheidenden Momenten ausgekontert worden von Italien. Mhm. Also, Champions League-Finale 2010, das war schon relativ ausgeglichen. Und Inter Mailand hat auch zu Recht gewonnen, weil wir einfach mit Martin de Michelis damals einen Mann hatten, der da wohl irgendwie die Nacht vorher zu lange Puff war oder so. Ach ja, jetzt, die letzten 10 Minuten, die letzten 9 Minuten, jetzt kommt da auch so ein Stück weit Lethargie. Ne? Guck mal, du siehst, Mats Hummels ist zu weit weg vom Mann. Da ist keine Spannung mehr drin. Die sind 2, 3, 4 Schritte zu weit weg von den Gegnern. Das wird absolut nichts mehr. Ja, was eigentlich komisch ist, weil sind halt noch 10 Minuten. Und es sind halt auch Bayern-Spieler auf dem Platz. Und das verstehe ich nicht. Also warum nutzt man nicht diese kompletten 90 Minuten jetzt aus? Aber wie du schon sagst, das wirkt einfach so, als ob nicht Italien diese 120 Minuten in den Knochen hat, sondern Deutschland. Und vor allen Dingen wirkt es auch so, als ob Deutschland sich völlig leer gespielt hat, wenn man das so irgendwie ausdrücken kann. Ja. Was passiert eigentlich mit Löw, wenn die heute verlieren? Also mit nichts, er ist absolut immun. Es war ja auch kein schlechtes Turnier. Ne? Das Halbfinale ist ja schon nicht schlecht. Er wird definitiv die WM 2014 noch als Trainer angehen? Ja, ich meinte jetzt weniger vom DFB aus, sondern ich meinte von ihm aus. Er wird auch bleiben. Er wird aber, das hat er auch schon gesagt, er hat selbst gesagt, er wird 2014 die WM in Brasilien noch angehen. Aber danach weiß er nicht, wie es weitergehen soll. Jetzt fällt gleich das 3:0. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jogi Löw auch selbst sagt, ey, kommt Leute, es hat nicht sollen sein, ich habe eine klasse Mannschaft. Es hat aber nicht für den großen Wurf gereicht und ich denke mal, nach der WM 2014 ist dann die Ära Löw beendet. Ja, ich würde jetzt schon gehen, wenn ich er wäre. Nee, er wird bleiben, das hat er auch in der Sportbild so gesagt. Und Er hat vier große Turniere. Er hat vier große Turniere jetzt gespielt. War erfolgreich, ich denke mal, viel mehr ging da nicht als viermal Halbfinale. Und vielleicht braucht jetzt die Mannschaft so einen neuen Trainer mal. Nee, also die Brasilien werden sollte man noch definitiv mit ihm mitgehen. Hast du denn einen Ersatz? Einen neuen Trainer? Hatte ich tatsächlich mal. Jetzt sag ich Jürgen Klopp. Nein, ich hätte tatsächlich mal einen Kandidaten auf meiner Liste so. Und leider habe ich jetzt vergessen, wen ich da im Kopf hatte. Tatsächlich. Ich habe letzte Woche oder so, vor der EM war das noch, ist mir das mal in den Kopf gekommen. Ja, da passiert nicht viel bei Deutschland. Ist mir das mal in den Kopf gekommen, was ist eigentlich, wenn Löw hier abtreten würde? Wer könnte übernehmen? Natürlich, denke ich mal, wenn sie gar keinen kriegen würden, würde erstmal Sommer einspringen. Also Sommer wäre eine großartige Lösung, ja. Sowas wie 2000, wann war das? 2002 oder 2003 wird es, denke ich mal, nicht nochmal geben. So ein Affentanz. Und Du meinst mit Ribbeck und Co.? Nee, ich meinte mit, nachdem Völler gegangen ist, haben sie doch so ewig rumgemacht, bis sie dann mal einen Klinsmann präsentiert haben. Ja, naja, das wird's nicht geben, nee. So, aber ich hatte tatsächlich noch einen relativ, war ich mir nicht sicher, aber es war so ein Kandidaten, den ich für wahrscheinlich gehalten habe. Der Sammer. Ach nee, weißt du, wer natürlich auch mal, das nehme ich zurück, was ich gerade im Kopf hatte. Ich habe es ja nicht ausgesprochen. Ich habe noch eine Idee. Ja? AW. Ja, das ist nur eine humoreske Schmunzelei hier, die... Hämorrhoiden-Idee. Ja. Mal die Ecke. So. Ecke, guck mal an hier, so schießt man keine Ecken. Kann man übrigens ein schönes Video zusammenschneiden, mal, wenn man Jugendtrainer ist, kann man mal sagen, wie man keine schönen Ecken schießt. Sozusagen der Mason Ryan, des Fußballs ist Deutschland wirklich die einfachsten Dinge kriegen die nicht hin. Ach so. Ja. Und nochmal eine Ecke, Chris, guck mal, pass auf jetzt. Das ist jetzt, glaube ich, die siebte oder achte Ecke in dem Spiel. Ich muss ein bisschen bessere Eckenschütze. Guck. Ja. Aber Buffon ist für mich der Spieler dieses Spiels. Also ich weiß nicht. Balotelli. Ja, weil er halt offensiv der Mann ist, aber ich finde, was Buffon hat hier mehr als zwei, drei Mal die Null gehalten. Finde ich. Also der hat wirklich, erinnert dich mal an die erste Halbzeit, die zwei, drei Chancen gleich zu Beginn und dann auch jetzt hier in der zweiten Halbzeit hätte es gut und gerne das 1 oder das 2-2 geben können. Und immer wieder sind sie an ihm gescheitert. Nicht unbedingt nur durch klasse Paraden, aber er ist halt im richtigen Moment dann auch da. Weißt du, also gerade wenn es darum geht, Ecken abzufangen, wenn es darum geht, ein Zeichen zu setzen und seine, ich guck nur immer wieder, ob es ein Elfmeter war, und seine Mannschaft wieder anzutreiben, da finde ich, da sticht der schon heraus, der Buffon. Und deshalb für mich der Spieler dieses Spiels, obwohl ich natürlich weiß, dass Balotelli, dass der diesen Man of the Match Pokal wird, ist es, glaube ich, sogar, gewinnen wird. Oder? Nein. Kriegen die doch einen Pokal. Die letzten Fernschüsse jetzt von Toni Kroos nochmal und tja, Ricky, es ist traurig, natürlich ist das traurig, aber man muss es auch realistisch sehen. Wir waren an diesem Abend heute leider nicht die bessere Mannschaft. Das kann man, glaube ich, so festhalten, oder? Ich find's nicht so traurig, weißt du warum? Weil das ganze Turnier für mich nicht so berauschend war. Ja, das lag aber, ja, das ganze Turnier war nicht so berauschend. A, von der deutschen Mannschaft und B, generell von der ganzen Atmosphäre, ja. Polen und Ukraine hat das irgendwie nicht so schön gemacht. Fand ich auch nicht so toll. Und ich bin ja tatsächlich mehr als zufrieden gewesen jetzt hier mit diesem Halbfinale, weil ich ganz ehrlich, nach diesen Spielen gegen Israel und auch gegen die Schweiz, nicht nur nach diesen Spielen, aber auch mit dem Hintergedanken der langen Saison und Bayern noch dieses unglückliche Champions League, diese unglückliche Champions League-Niederlage, habe ich tatsächlich mir Sorgen gemacht, ob die überhaupt ins Viertelfinale kommen. Mhm. Und da waren sie bombenstark und haben 9 Punkte aus 3 Spielen geholt. Die haben gegen Griechenland gut gespielt. Und Italien ist dann halt wieder so ein Kaliber, an dem Deutschland nicht vorbeikommt. Nee. Da macht der Balotelli nochmal lustige Wasserspielchen. Ähnlich wie ja zum Beispiel Chisora damals mit Klitschko bei dem Boxkampf. Nur da hat er den ins Gesicht gespuckt. Hast du den Teaser schon auf Sky gesehen? Hey gegen Chisora? Ich wollte nur mal kurz sagen, habe ich noch nicht gesehen, aber ich möchte mich mal kurz bedanken für unfassbar viele Live-Zuhörer, die uns hier live zuhören. Chris, was denkst du denn, wie viele hören sich diesen Quatsch gerade live an? Das ich glaube nicht verpassen? Viele, weiß nicht, 20, 30 Stück? Das sind bei dir nicht viele. Ich weiß nicht, also ich würde sagen 15 Leute... 28 Leute hören dir live zu. Das finde ich schon unfassbar. Wie viele? 28. Das ist... Also wirklich, danke fürs Zuhören. Und man sieht, Super Mario und Luigi sitzen schon da. Ich werde mir jetzt dann noch eine Folge Sopranos reinziehen, wenn das Spiel zu Ende ist. Machst du das wirklich? Tatsächlich. Und ich brauche nach so einem Spiel brauche ich erstmal noch so ein bisschen so eine Phase, dass ich ein bisschen runterkomme wieder. Und mal gucken, vielleicht setze ich das Ding ja noch als Podcast online heute Nacht, aber könnte auch morgen werden, Leute. Mhm. Falls ihr euch nochmal selber zuhören wollt, wie ihr euch zugehört habt, wie ihr uns zugehört habt, dann müsst ihr wahrscheinlich bis morgen warten. So, jetzt die letzten Alibi-Angriffe der Deutschen, Toni Kroos auf Marco Reus. Man weiß halt einfach, wann Schluss ist. Und da redet er über seine eigenen, nee, wer ist das? Schweinsteiger. Ja, der schlechteste Spieler dieser Euro bei Deutschland jedenfalls. Kann man vielleicht nochmal jetzt, wo, glaube ich, die großen Highlights nicht mehr kommen werden bei dieser Partie, kann man schon ein bisschen über unser neues Projekt reden? Was meinst du? Wir haben ja ein neues Projekt in der Pipeline im August. Ach so, kannst du gerne machen. Ist ja auch dein Projekt mehr oder weniger. Also es ist ausnahmsweise wirklich mal, ich mache jetzt einfach mal den Toni aus. Aber warte mal, Chris, ich finde, das hat das Spiel nicht verdient. Das hat das Spiel nicht verdient? Nein, das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Also ich finde, das sollten wir jetzt hier noch zu einem Happy End bringen. So fair muss es ablaufen. Das hätten wir vorhin mal machen können in der Halbzeit. Chris, jetzt müssen wir es hier noch zu Ende bringen. Das erste Freistoßtor seit 27 Jahren vielleicht begutachten. Nee, doch nicht. Naja, fast. Also so viel Stolz müssen wir jetzt haben. Da müssen wir durch. Da müssen wir mit unserer Mannschaft selbst durch, denn die leiden ja noch viel mehr gerade auf dem Platz. Und ist jetzt nochmal die große Aktion. Nee, da ist dieser Gigi Buffon als Magnet hinten im Tor, der fängt wirklich alles. Die Bälle fliegen direkt auf ihn zu. Ja, und das ist das, was ich ja vorhin gemeint habe. Ich kann hier nicht sagen, dass die Deutschen nicht alles versucht haben. In der Regel machen die heute mindestens 1-2 Tore, wenn es ein normales Spiel gewesen wäre, aber so, ja. Deitzesau übrigens da hinten, das ist gar nicht so weit weg von uns als, oh, Manuel Neuer ist mit vorne. Ja. Und das auch das wieder von Özil, ich weiß, es war gefährlich, aber es sieht halt bei Özil immer so aus, als ob er so, der wirkt, ich weiß auch nicht. Der wirkt sehr lethargisch, ne? Ja, bei dieser EM fällt mir das noch mehr auf als sonst. Er hat ja schon immer diesen recht weinerlichen Spielstil, hat er ja auch bei Real Madrid, aber es wirkt schon sehr mit hängenden Schultern und, ach Gott, Mensch, die ganze Last liegt auf meinen Schultern. Wie soll ich, kleines Öselchen, denn das schaffen? 4 Minuten werden nachgespielt. Ah, es ist wirklich sehr, sehr schade. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Jetzt nochmal Miroslav Klose, der das wirklich toll nochmal macht hier. Er kämpft. Er faltet natürlich das, wofür er natürlich auch eingewechselt wurde. Na, das wird auch wieder nichts. Toni Kroos mit der Flanke. Hast du das Gefühl gehabt, dass Löw einen Fehler gemacht hat mit Gomez, mit den Umstellungen sonst auch, die anderen zwei? Also ich hätte grundsätzlich erstmal mit Marco Reus und Schürrle über die Flügel gespielt, aber dass da Mario Gomez da am Anfang an in der Mitte gespielt hat, ich glaube, das ist egal, denn du kannst ja immer noch wechseln und das würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Fehler war, nein. Ja, ich finde es schade, für einen finde ich es tatsächlich schade, für mich der Spieler der EM, jedenfalls bei den Deutschen, Mats Hummels. Es gibt Elfmeter! Es gibt Elfmeter. Und Leute, ich will nichts sagen, aber wir haben noch 3 Minuten. Wir haben noch 3 Minuten. Sollte das hier noch irgendwie wo war das Finale damals? In Barcelona oder Madrid? Das war gegen Madrid, meinst du jetzt, ne? Nein, ich meine das gegen Manchester. Bayern gegen Manchester. Wo war das? War das nicht in Barcelona? Weiß ich nicht mehr, wo das war. War glaube ich, in Valencia, ne? Hauptsache Italien. Jetzt, pass auf, wer schießt? Özil? Sehe ich das richtig? Özil schießt. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei Özil. Ich hab ein Herz. Mesut Özil. Oh. Der macht das Ding natürlich. Ja. Naja gut, jetzt haben wir noch... Ja, Chris. Und auch, da haben wir noch unser Tor. Da dran. Oder was heißt dran? Er war in der richtigen Ecke. Unfassbar. Buffon ist unfassbar. Und diesen Elfmeter hätte ich mir halt vor 20 Minuten erhofft. Ja, natürlich. Aber gut. Jetzt kannst du natürlich alles auf eine Karte setzen. Alles nach vorne schmeißen. 3-1 oder 2-2. Aber es wäre auf jeden Fall, es wäre mehr als ein Wunder fast schon, oder? Wenn sie jetzt noch tatsächlich das 2-2 holen. Aber Reus, geh einfach drauf. Ball geht ins Aus. Auf jeden Fall sind sie noch mal vorne mit dran. Ja, wir haben noch 1:30. Oh, das sind wieder so Momente. Ja, aber denk dran an Chelsea. Da hat auch kein Mensch damit gerechnet. Und dann ist es eine Ecke, die Bayern letzten Endes den Champions League-Titel gekostet haben. So muss man es fast schon sagen. So, und jetzt natürlich auch mal schießen. Schieß doch einfach mal drauf, Mensch. Der Schweinsteiger, der geht mir sowas von auf den Sack in dem Spiel. Ja. Unfassbar Neuer. Das ist wichtig, klasse. Wichtig gewesen. Jetzt vielleicht nochmal. Nein, das machen die Italiener sind. Die, ich muss ganz ehrlich sagen, sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Das ist eine ganz andere Körpersprache, als wie vielleicht München das dann gemacht hat. Ich weiß, das kann ich jetzt falsch vielleicht auffassen, aber bei Bayern hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass die nervös waren. Die letzten Minuten gegen Chelsea. Fandst du das nicht? Hast du das nicht so empfunden? Ich habe das nicht so ganz empfunden, weil... Tja, das war ein Abwehrfehler da, als Drogba eingenetzt hat. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, die sind nervös, die Bayern, und hatte dann kein so gutes Gefühl eben bei dieser Ecke. Und das habe ich jetzt bei den Italienern absolut überhaupt nicht, dieses Gefühl, dass die nervös sind, sondern ich habe immer noch das Gefühl, die wissen, dass das reicht. Ja, okay, das sind schmerzhafte Sekunden jetzt hier. Und die Italiener machen das klasse. Das ist unfassbar abgeklärt. Ja. Und das ist, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, verdient für mich, ganz verdient für mich, im Finale dann. Deutschland alles gegeben, alles, was sie in die Waagschale werfen konnten. Nicht. Es gibt nochmal einen Freistoß. Und jetzt muss natürlich alles nach vorne geworfen werden. Alles. Es ist die letzte Chance für Deutschland. Es wird nichts mehr passieren, außer dieser Freistoß. Wir haben noch eine Minute dazugekriegt. Es werden 5 insgesamt. Das war's. Nein. Tja. Kein schöner Auftakt. Ricky. Das war's. Ja, es war kein schöner Auftakt für unsere Live-Berichterstattung, möchte ich fast sagen. Deutschen sind raus. Meinst du, wir sollten das wieder einstellen, dieses Projekt? Tja, die Deutschen sind raus und... Wir sind definitiv mal nicht der Glücksbringer für eine deutsche Nationalmannschaft. So wie muss man an der Stelle mal sagen. Schmerzhaft, schmerzhaft. Ja, es ist so. Da kann ich dir nicht widersprechen, leider. Würde ich natürlich gern, aber... Ja. Also ich glaube, Spieler wie Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger, die haben unfassbare letzten... Die letzten 3 Monate für die beiden waren so unfassbar zehrend und kräfteraubend. Auch für Manu Neuer und Thomas Müller. DFB-Pokalfinale verloren, Champions-League-Finale verloren, Euro-Halbfinale. Was hätten sie anders machen müssen? Ach, was willst du denn jetzt sagen? Chancen nutzen. Sie hatten diese Chancen, sie hatten 3 große Chancen gleich am Anfang des Spiels und ja, das hat Italien besser gemacht. Sie haben aus ihren ersten 2 Chancen eigentlich 2 Tore gemacht und das hat dann gereicht. Tja. Und Deutschland hätte, jetzt mit dem Elfmeter noch dazu, hätte Deutschland mehr als, also in Unentschieden haben sie definitiv verdient gehabt. Absolut. Aber. Khedira für mich tragische Gestalt hier in dem Spiel, weil Khedira Weltklasse gespielt hat. Also nicht nur in dem Spiel hauptsächlich, sondern ja, eigentlich über die Euro hinweg. Klar, der beste Mann der Deutschen, ja. Und würde ich mich an Stuttgarts Stelle nochmal so richtig ankotzen, dass Real Madrid nur 10 Millionen für den Mann gezahlt hat. Ja. Und ich verliere übrigens, das muss ich auch noch sagen, ich verliere lieber in einem Halbfinale als in einem Finale. Das muss ich auch sagen. Im Finale zu verlieren... Das stimmt natürlich. Ich wäre mir auch sicher gewesen, dass wenn wir heute weitergekommen wären, wir die Spanier im Finale besiegt hätten. Mats Hummels übrigens, ich glaube, der kann es wirklich gelassen sehen. Obwohl, das haben wir 2006 über Schweinsteiger und Podolski auch gesagt. Die haben noch eine große Zukunft vor sich, aber ja. Wie siehst du eigentlich die Zukunft von Schweinsteiger und Podolski im Hinblick auf die WM? Die sehe ich bei Schweinsteiger überhaupt nicht gefährdet. Das wird, so denke ich mal, bleiben, dass das Tandem Schweinsteiger und Khedira, aber Podolski... Vielleicht gibt es da ja noch immer irgendwie einen Leistungsschub, irgendwie einen Leistungsbump jetzt bei Arsenal. Also wir haben natürlich großartige Spieler mit Marco Reus, der jetzt in Dortmund bei der Meistermannschaft spielen kann und da bestimmt auch noch mal einiges mitnehmen kann. Wir haben junge, gute Spieler. Wir hatten das jüngste Team der ganzen EM. Also wir werden sehen, was auf uns zukommt. Chris, ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein. Es war schön, es war wirklich schön. Leider mit einem unschönen Ausgang, aber da muss man durch. Da müssen wir jetzt alle durch. Hey, war das erste Special. Aber Ricky, lass uns mal festhalten, das war nicht das letzte, oder? Nee, würde ich auch so sehen. Vielleicht kann ja der Tobi irgendwann mal mitmachen, die alte Pappnase. Und wir hören uns am Dienstag wieder, würde ich so behaupten. Talk of Personality. Dann würde ich mal fast schon sagen, dann gibt es aber die ersten Infos zum neuen Projekt. Denn da bin ich auch ein bisschen im Redefluss. Ich habe ja schon den ein oder anderen Audiobuch rausgeschossen, aber ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr zum Reden, muss ich sagen. Okay, Chris, dann wünsche ich dir eine schöne Nacht und ja, viel Spaß beim Finale Italien gegen Spanien. Kurzer Tipp, du denkst, Italien gewinnt. Ich denke, Italien gewinnt. Alles klar, ich sag Spanien und ich sag adieu. Adieu.